Er konnte sich an nichts erinnern, was weiter mit ihm geschah. Als er wieder zu sich kam und sich umblickte, war es schon Tag geworden. Alles kam ihm seltsam vertraut vor. Er lag auf dem Dach seiner eigenen Hütte. Vom Dach heruntergekrochen, bekreuzigte er sich. Teufelsspuk! Was für Wunderdinge einem Menschen zustoßen können! Er sah seine Hände an. Sie waren ganz voller Blut. Er betrachtete sein Spiegelbild in einer Wassertonne, und auch das Gesicht war blutig. Um die Kinder nicht zu erschrecken, wusch er sich erst gründlich und betrat dann leise die Hütte. Was musste er aber erblicken? Die Kinder drängten sich angstvoll mit ihren kleinen Hintern an ihn, wiesen mit den Fingern vor sich hin und riefen: »Schau nur, schau, die Mutter springt wie eine Verrückte herum!« Und wirklich, seine Frau saß eingeschlummert vor ihrem Spinnrad, hielt die Spindel in der Hand und vollführte mit ihren Füßen hüpfende Tanzbewegungen. Der Großvater fasste sie an der Hand und weckte sie sanft. »Guten Morgen, Frau. Bist du nicht ganz gesund?« Sie starrte ihn erst lange mit aufgerissenen Augen an. Doch dann erkannte sie ihn endlich und erzählte, ihr hätte geträumt, der Ofen sei in der Stube herumgetanzt. Er habe mit der Schaufel alle Töpfe und Schüsseln aus dem Hause gejagt und weiß der Teufel was nicht noch alles getrieben. »Nun ja«, sagte der Großvater, »du im Traume, ich in der Wirklichkeit. Ich sehe, man muss unser Haus mit Weihwasser besprengen lassen, doch jetzt darf ich nicht länger herumtrödeln.« Nachdem er ein wenig ausgeruht, beschaffte er sich ein Pferd, schwang sich in den Sattel und ritt Tag und Nacht ohne Aufenthalt, bis er sein Ziel erreicht und der Zarin den Brief zugestellt hatte. So viel Wunderbares hat er auf dieser Reise und bei der Zarin zu sehen bekommen, dass er später noch lange davon zu erzählen wusste. Er wurde in einen Palast geführt, der so hoch war, dass man 10 Häuser in ihm übereinander zu stellen vermocht hätte. Und auch damit wäre es noch nicht genug gewesen. Er schaute in einen Saal hinein. Da war die Zarin nicht. Im 2. und 3. ebenfalls nicht, auch nicht im 4. Im 5. endlich traf er sie an. Eine goldene Krone auf dem Haupt saß sie, mit einem schönen, nagelneuen, grauen Kittel angetan und roten Stiefeln an den Füßen auf ihrem Thron und aß goldene Knödel. Sie befahl, dass man ihm die ganze Mütze mit blauen Scheinen vollstopfen solle und dass man... Er konnte sich nicht mehr an alles erinnern. Von seinem Handel mit dem Teufel wollte er später nichts mehr wissen. Er schien ihn ganz vergessen zu haben. Wenn jemand darauf anspielte, tat er immer, als ginge ihn das gar nichts an. Es kostete viel Mühe, ihn hin und wieder dahin zu bringen, dass er alles der Reihe nach erzählte, so wie es sich zugetragen hatte. Wohl zur Strafe dafür, dass er seine Hütte damals nicht gleich mit Weihwasser hatte besprengen lassen, wurde seine Frau jedes Jahr und immer um die gleiche Zeit von einer unwiderstehlichen Tanzlust befallen. Wie sie sich auch dagegen wehren mochte, ihre Beine hatten einen anderen Willen und zwangen sie dazu, in der Kniebeuge einen Tanz aufzuführen. Die Mainacht oder die Ertrunkene. Heller Gesang flutete durch die Dorfgassen. Es war um die Stunde, da die Burschen und Mädchen, müde von der Arbeit und den Sorgen des Tages, sich im Kreise zu versammeln pflegen, um im Glanz des reinen Abends ihre Jugendlust in Tönen zu verströmen, die von sehnsüchtiger Schwermut unzertrennlich sind. Ein traumseliger Abend umfing den blauen Himmel und verwandelte alles in Unbestimmtheit und Weite. Schon dämmerte es, doch der Gesang wollte immer noch nicht verstummen. Eine Bandura in der Hand schlich sich Levko, der Sohn des Dorfschulzen, aus der Schar der Sänger. Die hohe Kosakenmütze auf dem Kopf schlenderte er durch die Gassen, zupfte leise an den Seiten und versuchte ein paar Tanzschritte. Vor der Tür einer mit niedrigen Kirschbäumen umstandenen Hütte machte er Halt. Wem gehörte die Hütte? Zu wem führte die Tür? Er wartete ein wenig, ließ dann die Saiten erklingen und sang: Die Sonne sinkt, der Tag vergeht. Komm, liebes Herz, es ist schon spät. Nein, meine helläugige Liebste scheint schon fest zu schlafen, sagte der Kosak, als er das Lied zu Ende gesungen hatte, und trat dicht ans Fenster heran. Hanja, Hanja, rief er, schläfst du oder willst du nicht zu mir herauskommen? Du fürchtest dich gewiss, wir könnten ertappt werden. Oder du willst am Ende dein weißes Gesichtchen nicht der Kühle aussetzen. Hab keine Angst, niemand ist zu sehen. Der Abend ist warm. Und wenn sich auch jemand zeigen sollte, ich hülle dich in meinen Kittel, umwinde dich mit dem Gürtel, verdecke dich mit den Armen. Niemand wird uns erkennen. Und wenn es dir zu kalt werden sollte, so press ich dich ganz fest an mein Herz, wärme dich mit Küssen und zieh meine Mütze über deine weißen Füßchen. Mein Herz, mein Fischchen, mein Schatz, schau nur für einen Augenblick heraus, streck deine kleine weiße Hand aus dem Fenster. »Nein, du schläfst nicht, du Stolze«, rief er unmutig und wie von einer plötzlichen Demütigung beschämt. »Du möchtest dich nur über mich lustig machen. Leb wohl.« Er wandte sich ab, schob die Mütze schief aufs Ohr und wollte sich schon, mit der Hand auf den Seiten klimpernd, zögernd entfernen. Da drehte sich der hölzerne Türgriff, die Angeln kreischten, und ein Mädchen von etwa 17 Lenzen trat, dicht von Dämmerung umwoben, über die Schwelle. Ohne den Holzgriff aus der Hand zu lassen, sah sie sich scheu nach allen Seiten um. Ihre hellen Augen glänzten im Halbdunkel wie freundliche Sternlein. Ihr Korallenkettchen blinkte, und den Adleraugen des Burschen konnte nicht die Schamröte entgehen, die auf ihren Wangen aufglühte. »Du bist mir aber ein Ungeduldiger«, rief sie leise aus. »Schon zürnst du mir. Warum hast du dir gerade diese Stunde ausgesucht? Noch treibt sich eine Menge Menschen auf den Straßen herum. Ich zittere am ganzen Leibe.« »O, zittere nicht, mein rotes Wacholderbärchen«, sagte der Bursche, während er sich rasch die an einem langen Riemen hängende Bandura auf den Rücken schob. »Schmieg dich enger an mich.« Er umarmte sie und ließ sich mit ihr neben der Haustür nieder. »Du weißt doch, wie bitter es mir ist, dich auch nur eine Stunde lang nicht zu sehen.« »Weißt du, was ich glaube?« unterbrach ihn das Mädchen und heftete die Augen sinnend auf ihn. »Mir ist's immer so, als flüstere mir jemand ins Ohr, wir würden uns hinfort nicht mehr so häufig sehen können. Die Menschen bei euch sind nicht gut. Die Mädchen schauen mich neidisch an, und die Burschen, selbst meine Mutter passt seit einiger Zeit strenger auf mich auf. Ich muss dir gestehen, in der Fremde war mir fröhlicher ums Herz.« Etwas Sehnsüchtiges glitt bei diesen Worten über ihr Gesicht. »Erst 2 Monate in der Heimat und schon treibt's dich wieder fort? Bist du auch meiner schon überdrüssig geworden?« »Nein, deiner nicht«, erwiderte sie lächelnd. »Dich liebe ich, mein schwarzbrauiger Kosak. Ich liebe dich, weil du so braune Augen hast. Wenn du mich anschaust, so lacht alles in mir, und es wird mir froh und gut zumute. Ich liebe dich, weil du so freundlich mit dem schwarzen Schnurrbart zuckst und weil du auf der Straße spielst und singst und weil es wohltut, dir zuzuhören. O, meine Hanja«, rief der Bursche aus, küsste sie zärtlich und drückte sie noch fester an seine Brust. »Halt, Levko, genug. Sag mir zuerst, hast du schon mit deinem Vater gesprochen?« »Was?« stieß er wie aus einem Traume auffahrend hervor. »Dass ich dich heiraten möchte und dass du mich haben möchtest? Ja, ich habe mit ihm gesprochen.« Doch das Wort »gesprochen« fiel missmutig und hoffnungslos von seinen Lippen. »Nun und?« »Ja, was ist mit ihm anzufangen? Er stellt sich wie gewöhnlich taub, dieser alte Meerrettich. Er tat, als hörte er nichts, und schimpfte mich noch aus, dass ich mich Gott weiß wo herumtreibe und mit meinen Kameraden die Straßen unsicher mache. Doch verzage nicht, meine Hanja, mein Kosakenwort darauf, dass ich ihm noch den Nacken beuge. Ja, Levko, dich kostet es nur ein Wort, und alles geschieht nach deinem Willen. Ich hab's an mir selbst erfahren. So manches Mal wollte ich nicht auf dich hören, dann sprachst du ein Wort, und ich musste gegen meinen Willen tun, was du verlangtest. Sieh nur, sieh«, fuhr sie fort, lehnte ihren Kopf an seine Schulter und erhob ihre Augen zum warmen, tiefblauen ukrainischen Himmel, der unten von den nahen, wirren Kirschbaumzweigen verhängt war. »Sieh nur, da fern, fern blinken Sternchen auf, eines, ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes. Nicht wahr? Gottes Engel haben da oben die Fenster ihrer lichten Häuser aufgetan und schauen zu uns herab. Nicht wahr, Levko? Sie schauen auf unsere Erde herab. Ach, wenn die Menschen doch Flügel hätten wie die Vögel und hoch, hoch da hinauffliegen könnten. Oh, das muss schrecklich sein. Keine Eiche reicht bis zum Himmel. Und doch sagt man, es gebe in einem fernen, fernen Land einen Baum, dessen Krone hoch oben im Himmel rausche und Gott steige an ihm in der Osternacht auf die Erde nieder. Nein, Hanja, Gott hat eine lange Leiter vom Himmel bis auf die Erde. Die wird in der heiligen Osternacht von den Erzengeln aufgerichtet, und wenn Gott die oberste Sprosse betritt, so müssen alle bösen Geister in hellen Haufen den Kopf nach unten, die Beine nach oben zur Hölle fahren. Daher ist am Feste Christi kein böser Geist auf der Erde zu finden. Wie leise das Wasser sich wiegt, wie ein Kind in der Wiege, fuhr Hanja fort und wies auf den Teich, der von mürrischem, dunklem Ahorngehölz umstanden war und von Weiden umklagt wurde, die trauernd ihre Zweige in ihn eintauchten. Wie ein kraftloser Greis hielt sein Spiegel den fernen, dunklen Himmel in kalter Umarmung fest und überschüttete mit eisigen Küssen die fernen Sterne, die trübe im warmen Ozean der Nachtluft schimmerten, als ahnten sie das Nahen des strahlenden Königs der Nacht. Am Waldrand auf dem Berge schlummerte mit geschlossenen Fensterläden ein altes, hölzernes Herrenhaus. Moos und Unkraut wucherten auf seinem Dach. Krausgelockte Apfelbäume verwilderten vor seinen Fenstern. Der Wald umarmte es mit seinen Schatten und hüllte es in grause Finsternis. Und vor ihm breitete sich ein Nussbaumhain aus und klomm bis zum Teich herab. »Ich erinnere mich wie im Traum«, sagte Hanja, ohne die Augen vom Hause abzuwenden, »dass man mir, lang, lang ist's her, ich muss ein kleines Kind gewesen sein und wohnte bei meiner Mutter, etwas Schreckliches über dieses Haus erzählt hat. Du weißt es sicher, Levko, erzähle.« »Ach du, mein lieber Gott, was doch die Weiber und das dumme Volk nicht alles auskramen. Du wirst dich nur aufregen, dich ängstigen und um deinen Schlaf kommen.« »Erzähl, erzähl, mein lieber schwarzbrauiger Junge«, bat sie hartnäckig und schmiegte ihr Gesicht an seine Wange und umarmte ihn. »Nein, du liebst mich nicht mehr. Dein Sinn steht nach einem anderen Mädchen. Ich werde mich nicht ängstigen. Ich werde die ganze Nacht ruhig schlafen. Nur wenn du es mir nicht erzählst, werde ich nicht einschlafen können. Ich werde mich quälen und nachgrübeln. Erzähl, Levko.« »Da scheinen die Leute ja recht zu haben, wenn sie immer behaupten, dass der Teufel den Mädchen im Nacken sitze und sie zur Neugier aufstachle.« »Also gut, mein Herz, hör zu. Vor langer Zeit lebte in jenem Hause ein Hauptmann. Der Hauptmann hatte eine Tochter. Die war ein schönes Fräulein mit einem schneeweißen Gesichtchen, ganz wie du. Die Frau des Hauptmanns war schon lange gestorben und er gedachte, eine andere Frau zu heiraten. »Wirst du mich auch noch so lieb haben wie bisher, Väterchen, wenn du dir eine andere Frau nimmst?« »Das werde ich, Töchterchen, das werde ich. Ich werde dich noch viel inniger ans Herz drücken und dich mit noch funkelnderen Halsketten und Juwelen schmücken.« Der Vater brachte also die Frau in sein Haus. Schön war die junge Frau, rot wie Blut und weiß wie Schnee. Doch sie schaute das Fräulein so böse an, dass dieses erschrocken aufschrie. Den ganzen Tag sprach die Stiefmutter kein Wort zu ihm. Als es Nacht geworden war, zog sich der Hauptmann mit seiner neuen Frau ins Schlafgemach zurück. Auch die arme Tochter schloss sich in ihre Kammer ein. Da sieht sie, wie eine schreckliche schwarze Katze auf sie zuschleicht, ihr Fell sprüht Funken, ihre eisernen Krallen schlagen hart auf den Boden. Entsetzt flüchtet sie auf die Ofenbank, die Katze hinter ihr her. Von der Ofenbank versuchte sie, sich auf das Bett zu retten, die Katze immer nach. Da wurde sie von Verzweiflung ergriffen. An der Wand hing ein Säbel ihres Vaters. Sie riss ihn herab, holte aus und traf eine der eisenkralligen Tatzen. Heulend verschwand die Katze in der Finsternis. Den ganzen folgenden Tag verließ die junge Frau nicht ihr Schlafgemach. Erst am dritten Tage erschien sie wieder mit einer verbundenen Hand. Da erriet die arme Tochter, dass ihre Stiefmutter eine Hexe war, deren Hand sie mit dem Säbel verwundet hatte. Am vierten Tag befahl der Hauptmann seiner Tochter, Wasser zu holen und die Stube zu scheuern, als wäre sie eine einfache Magd. Er verbot ihr auch, sich in den Herrschaftszimmern aufzuhalten. Schwer fiel es der Ärmsten. Doch was war da zu machen? Sie musste gehorchen. Am fünften Tage trieb der Vater sie mit bloßen Füßen aus dem Haus und gab ihr nicht einmal ein Stück Brot mit auf den Weg. Da schluchzte das kleine Fräulein auf und bedeckte ihr weißes Gesichtchen mit den Händen. »O Vater, du hast deine leibliche Tochter zugrunde gerichtet. Die Hexe hat deine sündige Seele ins Verderben gestürzt. Mag Gott es dir verzeihen. Mir, Unglücklichen, scheint er es nicht länger vergönnen zu wollen, dass ich auf der weiten Welt lebe.« »Und dort«, wandte sich Lewko an Hanja, mit dem Finger auf das Haus zeigend, »schau hin, dort, nicht weit vom Hause, ist das Ufer am steilsten.« Von dieser Stelle aus stürzte sich das Fräulein ins Wasser und ward nicht mehr gesehen. »Und die Hexe?« unterbrach ihn Hanja und richtete ihre tränenfeuchten Augen auf ihn. »Die Hexe? Die alten Weiber wollen es wissen, dass alle Mädchen, die sich selbst ertränkt haben, seit jener Zeit in den Vollmondnächten aus dem Wasser stiegen, um sich im Park am Mondschein zu wärmen, und dass die Hauptmannstochter ihre Anführerin geworden sei. Eines Nachts nun, heißt es, erblickte sie ihre Stiefmutter am Rande des Teiches, stürzte sich auf sie und riss sie schreiend mit sich in die Flut hinab. Doch Hexe bleibt Hexe. Sie verwandelte sich im Wasser in eine der Ertrunkenen und entzog sich so der Züchtigung durch die grüne Schilfpeitsche, mit der die Mädchen sie strafen wollten. Glaube einer den alten Weibern. Sie wissen noch zu erzählen, dass die Hauptmannstochter ihre Mädchen allnächtlich um sich versammle und jeder einzeln ins Antlitz schaue, ob sie nicht vielleicht die Hexe sei. Bisher aber habe sie sie noch nicht entdeckt. Und wenn ihr in der Nacht ein Lebender begegnet, so zwingt sie auch ihn zu raten, wer von den Mädchen die Hexe sei, und droht ihm, dass sie ihn ertränken werde, wenn er nicht darauf eingehe. Der jetzige Besitzer will dort eine Schnapsbrennerei errichten lassen und hat daher schon einen Schnapsbrenner zu uns ins Dorf geschickt. Doch ich höre Stimmen. Das sind die unsrigen, die vom Singen heimkehren. Leb wohl, Hanja. Schlaf ruhig und denk nicht an diese Altweibermärchen. Er umarmte sie noch einmal, küsste sie und ging. Leb wohl, Lewko, rief Hanja ihm nach und ließ ihre Augen versonnen auf dem dunklen Walde ruhen. Ein feuerroter Riesenmond stieg gerade majestätisch aus dem Boden empor. Die eine Hälfte war noch unter der Erde. Doch schon war die Welt von einem geheimnisvollen, feierlichen Licht erfüllt. Der Teich wurde von Funken übersprüht. Die Schatten der Bäume hoben sich scharf vom dunklen Grün ab. »Leb wohl, Hanja«, hörte sie es hinter sich rufen und fühlte einen Kuss auf ihrer Wange. »Bist du noch einmal umgekehrt?« frug sie und schaute auf. Doch sie erblickte einen fremden Burschen und wandte sich ab. »Leb wohl, Hanja«, ertönte es von Neuem, und wieder küsste jemand sie auf die Wange. Da hat der Teufel noch einen anderen hergeführt, stieß sie zürnend hervor. »Leb wohl, liebe Hanja«, »ach, ein dritter«, »leb wohl, Hanja, leb wohl«, und die Küsse regneten nur so auf sie herab. »Das ist ja eine ganze Rotte«, schrie Hanja und riss sich von den Burschen los, die sie wie um die Wette zu umarmen versuchten. »Wie werdet ihr nur dieser ewigen Küsserei nicht überdrüssig? Man wird sich bald nicht mehr auf der Gasse zeigen können.« Mit diesen Worten floh sie ins Haus, die Tür schlug zu, und man hörte, wie der kreischende Eisenriegel vorgeschoben wurde. »Kennt ihr die ukrainische Nacht?« »Nein, ihr kennt nicht die ukrainische Nacht. Schaut euch in sie hinein. Von der Himmelsmitte blickt der Mond herab. Das unermessliche Gewölbe hat sich noch weiter ausgedehnt und ist noch unermesslicher geworden. Es loht und atmet. Die ganze Erde liegt in silbernem Lichte da, Die wundersame Luft ist kühl und schwül zugleich, voll von Wollust und einem Ozean von Wohlgerüchen. Göttliche Nacht, berückende Nacht. Unbeweglich und wie in Begeisterung verzückt ragen die Wälder auf, von schwarzer Finsternis erfüllt, und werfen ungeheure Schatten. Still ruhen die Teiche. Das kühle Dunkel ihrer Wasser ist von düstergrünen Gartenmauern eingefasst. Die jungfräulichen Faulbaum- und Kirschenhecken haben ihre Wurzeln scheu in die kalten Quellen versenkt und lispeln hin und wieder mit ihrem Laub, als grollten sie dem schönen nächtlichen Windhauch, der sich jäh herangeschlichen hat und sie küsst. Das ganze Land schläft. Doch oben atmet alles, alles ist fremdartig und feierlich. Die Seele dehnt sich ins Unendliche, und eine wundersame Schar silberner Gesichter taucht aus ihrer Tiefe auf. Göttliche Nacht, berückende Nacht, da auf einmal wird alles lebendig, Wälder und Teiche und Steppen, das gewaltige Schmettern der ukrainischen Nachtigall rollt dahin, und selbst der Mond lauscht ihr von seiner Himmelshöhe. Wie verzaubert träumt das Dorf auf seinem Hügel. Die zusammengedrängten Hütten scheinen noch weißer, noch geheimnisvoller zu strahlen. Noch blendender hebt sich ihr niederes Gemäuer von der Finsternis ringsum ab. Die Lieder sind verstummt. Alles ist still. Die Einwohner schlafen schon. Nur hier und da blinkt noch Licht in einem schmalen Fenster. Oder eine Familie sitzt auf der Hausschwelle und nimmt ihr spätes Nachtmahl ein. »Ach was!« Der Hoppack wird ganz anders getanzt. Ich schau und schau, und er kommt nicht in Schwung. Was hat der Gevatter da zu meckern? Los, los, hopp, tralla, hopp, tralla, hopp, hopp, hopp. So unterhielt sich ein betrunkener Bauer mittleren Alters mit sich selbst und torkelte plumpe Tanzschritte versuchend über die Gasse. Bei Gott, so tanzt man den Hoppack nicht. Warum soll ich lügen? Bei Gott, nicht so, nicht so. Also los. Hopp, trala, hopp, trala, hopp, hopp, hopp. Der Kerl hat einen weg, wenn's noch ein junger Bursch wäre. Aber das ist ja ein alter Bock, der sich da zum Kindergespött macht und nachts auf der Straße tanzt, rief im Vorübergehen ein altes Weib mit einem Strohbündel im Arm aus. Marsch nach Hause! Es ist schon lange Schlafenszeit. Ich gehe ja schon, entschuldigte sich der Bauer und blieb stehen. »Ich gehe ja schon. Ich schere mich den Teufel um den Schulzen. Ich pfeife auf ihn. Was denkt der sich denn, weil er Dorfschulze ist und die Leute bei Frost mit kaltem Wasser begießen lässt, trägt er die Nase hoch?« »Schulze! Was ist das schon ein Schulze? Ich bin mein eigener Schulze. Gott soll mich totschlagen, hier auf der Stelle totschlagen, wenn ich nicht mein eigener Schulze bin.« »Ja, so ist es und nicht anders.« Er wankte auf die erste beste Hütte zu, blieb vor dem Fenster stehen und mühte sich mit den Fingern über die Scheiben tastend, vergebens damit den Fenstergriff zu finden. »Weib, mach auf! Mach schnell auf, Weib, ich sag dir, dein Kosak muss schlafen!« »Wohin, Kalenik? Du bist an eine fremde Hütte geraten,« rief lachend eine Mädchenschar in seinem Rücken, die gerade vom Singen heimkehrte. »Sollen wir dir deine Hütte zeigen?« »Ach ja, zeigt sie mir, meine lieben jungen Fräulein.« »Fräulein, habt ihr es gehört, wie höflich Kalenik heute ist?« nahm eine von ihnen das Wort. »Dafür müssen wir ihm schon seine Hütte zeigen. Doch nein, zuerst tanz uns etwas vor, Kalenik.« »Vortanzen? Nein, wie schlau diese Mädchen sind,« lallte Kalenik, drohte ihnen kichernd mit dem Finger und wankte einen Schritt nach rückwärts, da seine Füße nicht mehr auf demselben Fleck stillstehen konnten. »Aber werdet ihr euch auch dann von mir küssen lassen? Alle will ich abschlecken, alle!« Und schon stolperte er im Zickzack auf sie los. Sie schrien auf und jagten auseinander. Doch bald fassten sie wieder Mut, als sie sahen, dass Kalenik nicht allzu fest auf den Beinen stand, und liefen lachend auf die andere Seite der Straße. »Hier ist deine Hütte, hier!« riefen sie ihm zu und wiesen auf eine Hütte, die größer als alle anderen war. Sie gehörte dem Dorfschulzen. Kalenik torkelte gehorsam über die Straße und brach von neuem in Beschimpfungen des Schulzen aus. Wer ist nun eigentlich jener Dorfschulze, über den so wenig schmeichelhaft geurteilt und geredet wurde? Bis Kalenik das vorläufige Ende seiner Irrfahrt erreicht haben wird, bleibt uns Zeit genug, einiges über ihn zu verlautbaren. Alle im Dorf ziehen vor ihm die Mütze, wenn sie ihn erblicken. Und selbst die kleinen Mädchen sagen ihm guten Tag. Wer von den Burschen wäre nicht gern Schulze? Dem Schulzen stehen alle Tabaksdosen offen, und selbst die stärksten Bauern nehmen mit abgezogener Mütze eine ehrerbietige Haltung an, solange der Schulze geruht, mit seinen dicken und groben Fingern in ihren bastenden Tabatieren zu wühlen. Im Gemeinderat hat er immer die Oberhand, wenn seine Macht auch bis zu einem gewissen Grade durch die Stimmen der anderen beschränkt ist. Er bestimmt fast willkürlich, wer sich mit der Straßenausbesserung oder mit dem Anlegen von Gräben zu befassen hat. Er ist mürrisch, sieht streng drein und liebt nicht viele Worte zu machen. Vor vielen, vielen Jahren, als die große Zarin Katharina seligen Angedenkens einmal in die Krim reiste, war er dazu ausersehen worden, sich für ein Stück des Weges ihrem Gefolge anzuschließen. 2 ganze Tage lang hatte er diesem Amte oblegen und sogar die Ehre gehabt, auf dem Bocke neben ihrem Kutscher zu sitzen. Von da an hatte er die Gewohnheit angenommen, den Kopf nachdenklich und würdig zu senken, wenn er mit jemandem sprach, seinen langen, herabhängenden Schnurrbart zu streichen und drohende Falkenblicke um sich zu werfen. Er versteht es, worüber man auch mit ihm sprechen mag, immer wieder die Rede darauf zu bringen, dass er einmal die Zarin begleitet habe und auf dem Bocke ihrer Kutsche gesessen sei. Zuweilen liebt er es, sich taub zu stellen, besonders wenn man etwas vorbringt, das er durchaus nicht hören will. Da er wenig Wert auf Kleidung legt, trägt er immer denselben Kittel aus hausgewebtem schwarzem Tuch mit einem farbigen Wollgürtel. Nie ist er von jemand in einem anderen Gewande gesehen worden, es sei denn während der Fahrt der Zarin in die Krim. Damals trug er einen blauen Kosakenrock. Doch kann sich kaum einer der Dorfbewohner mehr daran erinnern, so lange ist das schon her. Jenen Rock aber bewahrt er in einer Truhe unter festem Verschluss auf. Der Schulze ist Witwer. Doch in seinem Hause wohnt seine Schwägerin, die das Mittag- und das Abendessen kocht, die Böden scheuert, die Wände weißt, Flachs für seine Hemden spinnt und überhaupt die ganze Wirtschaft besorgt. Im Dorf munkelt man, es sei gar nicht seine Schwägerin. Wir haben aber auch schon gesehen, dass viele ihm übel wollen und froh sind, wenn sie ihm etwas anhängen können. Vielleicht gründeten sich diese Gerüchte darauf, dass die Schwägerin es nicht leiden kann, wenn er sich allzu oft mit den jungen Schnitterinnen auf den Feldern unterhält oder einen Kosaken besucht, der eine junge Tochter besitzt. Der Schulze hat nur ein Auge. Dafür ist dieses Auge aber ein Tunichtgut und erspäht schon von Weitem jedes hübsche Frauenzimmer. Bevor er sich aber so ein reizendes Gesichtchen näher ansieht, blickt er sich erst vorsichtig um, ob ihn seine Schwägerin nicht beobachtet. Nun haben wir fast alles Nötige über den Schulzen berichtet, und Kalenik hat noch nicht die Hälfte seines Weges zurückgelegt. Immer noch belegt er den Schulzen mit erlesenen Schimpfworten, wie sie ihm gerade auf seine träge und zusammenhanglos lallende Zunge geraten. »Nein, Freunde, ich mache es nicht mit. Was soll dieses ewige Getobe? Wächst es euch nicht schon zum Hals heraus?« Auch ohne dies sind wir als Gott weiß was für Tollköpfe verschrien. Geht lieber schlafen. So sprach Lewko zu seinen ausgelassenen Genossen, die ihn zu neuen Streichen überreden wollten. Lebt wohl, Brüder. Gute Nacht. Er wandte sich ab und ging mit raschen Schritten davon. Ob meine helläugige Hanja schon schläft? Dachte er, als er an der bekannten Hütte mit den niederen Kirschbäumen vorbeischritt. Da vernahm er in der Stille ein leises Gespräch. Er blieb stehen. Zwischen den Bäumen schimmerte ein weißes Kleid. »Was hat das zu bedeuten?« frug er sich, schlich näher heran und verbarg sich hinter einem Baum. Im Mondlicht erkannte er ein Mädchengesicht. Es war Hanja. Doch wer war jener hochgewachsene Mann, der mit dem Rücken zu ihm stand? Vergeblich strengte Lewko seine Augen an. Ein Schatten hüllte den Fremden vom Kopf bis zu den Füßen ein. Nur von vorn fiel ein wenig Licht auf ihn. Der geringste Schritt hätte Lewko verraten und ihn der Unannehmlichkeit einer Entdeckung aussetzen können. Er lehnte sich an den Baum und entschloss sich, geräuschlos auszuharren, denn das Mädchen hatte eben deutlich seinen Namen ausgesprochen. »Was heißt das, Lewko? Lewko ist noch ein Grünschnabel«, krächzte der hochgewachsene Mann mit halber Stimme. »Wenn ich ihn jemals bei dir treffe, reiße ich ihm seinen Schopf aus.« »Ich würde zu gern wissen, welcher Halunke damit prahlt, dass er mir meinen Schopf ausreißen werde«, murmelte Lewko unhörbar vor sich hin und streckte den Kopf vor, um kein Wort zu verlieren. Doch der Unbekannte sprach jetzt so leise, dass nichts mehr zu verstehen war. »Schämst du dich denn nicht?« rief Hanja aus, als er zu Ende geredet hatte. »Du lügst ja. Du beschwindelst mich. Du liebst mich gar nicht. Niemals werde ich dir glauben, dass du mich liebst.« »Ich weiß schon«, unterbrach sie der Mann. »Lewko hat dir Unsinn vorgeschwatzt und dir den Kopf verdreht.« Hier kam Lewko die Stimme gar nicht mehr so fremd vor. Er musste sie irgendwo schon einmal gehört haben. »Er soll mich aber kennenlernen«, fuhr der Unbekannte fort. »Er glaubt, dass ich seine Streiche nicht kenne. Er soll meine Fäuste zu schmecken bekommen.« Lewko konnte seinen Zorn nicht länger beherrschen. Er trat drei Schritte vor und holte schon mit aller Kraft zu einer so heftigen Backpfeife aus, dass sie den Fremden, trotz seiner augenscheinlichen körperlichen Überlegenheit, augenblicks niedergestreckt hätte. Doch in diesem Augenblick fiel ein Mondstrahl auf das Gesicht seines Gegners, und Lewko hielt wie erstarrt inne. Denn er erkannte, dass es sein Vater war, der vor ihm stand. Einzig ein unwillkürliches Kopfschütteln und ein leiser Pfiff durch die Zähne drückten seine Betroffenheit aus. Es raschelte in der Nähe. Hanja flüchtete eilig in ihre Hütte und schlug die Tür hinter sich zu. »Leb wohl, Hanja«, rief in diesem Augenblick einer der Burschen, die leise herangeschlichen waren, schlang seine Arme um den Hals des Schulzen, um ihn zu küssen, und prallte erschrocken zurück, als er auf seine stachligen Schnurrbarthaare traf. »Leb wohl, meine Schöne«, ließ sich ein anderer hören, erhielt aber vom Schulzen solch einen Stoß vor die Brust, dass er Hals über Kopf umflog. »Leb wohl, Hanja, leb wohl«, riefen mehrere auf einmal und versuchten, sich dem Schulzen ebenfalls an den Hals zu hängen. »Zur Hölle mit euch, ihr Lumpengesindel«, schrie der Schulze, sich ihrer mit Fußtritten erwehrend auf. »Was bin ich für eine Hanja? Schert euch zu euren Vätern an den Galgen, ihr Satansgelichter! Kleben an mir wie Bienen am Honig, ich werd euch zeigen, was für eine Hanja ich für euch bin!« »Der Schulze! Der Schulze! Es ist der Schulze!« schrien die Burschen und stoben nach allen Richtungen auseinander. »Ei, ei, Väterchen«, sagte sich Lewko, der aus seinem Erstaunen wieder erwacht war und dem schimpfend davonschreitenden Erzeuger nachschaute. »Auf solchen Wegen wandelst du also. Ausgezeichnet. Und ich wunderte mich und zerbrach mir den Kopf, warum du dich immer taub stelltest, wenn ich mit dir über diese Sache sprechen wollte. Warte nur, alter Meerrettich. Du sollst es zu spüren bekommen, was es heißt, unter den Fenstern von jungen Mädchen herumzustrolchen und anderen die Bräute abspenstig zu machen. »Hey da! Hierher, Kameraden, zu mir!« schrie er und winkte den Burschen zu, die sich von Neuem zusammenzurotten begannen. »Kommt näher! Ich schickte euch schlafen. Jetzt habe ich mich umbesonnen und bin bereit, die ganze Nacht mit euch durchzugehen.« »Das ist ein Wort«, rief ein breitschultriger, stämmiger Bursche aus, der als der mutwilligste Draufgänger des ganzen Dorfes galt. »Mir wird immer eng ums Herz, wenn sich keine Gelegenheit bietet, gehörig herumzutollen und Schabernack zu treiben. Mir fehlt dann irgendetwas, als hätte ich meine Mütze oder meine Pfeife verloren. Mit einem Wort, man fühlt sich nicht mehr als Kosak.« »Habt ihr Lust, den Schulzen heute nach allen Regeln der Kunst verrückt zu machen?« »Den Schulzen?« »Ja, den Schulzen. Was denkt er sich denn? Er spielt sich hier auf, als wenn er irgendein großer Hitmann wäre. Nicht genug, dass er mit uns wie mit beliebigen Knechten umgeht, jetzt fängt er noch an, unseren Mädchen an den Wagen zu fahren. Im ganzen Dorf wird es bald keine mehr geben, der er nicht auflauert.« So ist es, so ist's«, schrien die Burschen wie aus einem Munde. »Sind wir denn Knechte, Brüder? Sind wir nicht aus dem gleichen Holze geschnitzt wie er? Gott sei Dank, wir sind freie Kosaken. Zeigen wir ihm, Burschen, dass wir freie Kosaken sind.« »Zeigen wir's ihm«, brüllten die Burschen. »Und wenn's dem Schulzen an den Kragen geht, muss auch der Schreiber daran glauben.« »Auch der Schreiber soll seine Portion abbekommen. Mir sind gerade schöne Schandverse auf den Schulzen eingefallen. Kommt mit, ich bring sie euch bei«, fuhr Levko fort und schlug mit der Hand auf die Seiten seiner Bandura. »Und dann noch eins. Wir müssen uns alle vermummen, wie sie's gerade trifft.« »Leg los, Kosakenseele«, jubelte der stämmige Draufgänger, knallte die Hacken aneinander und schlug in die Hände. »Wenn ich vor Tollheit rasend werde, ist mir's, die alte Zeit sei wieder zurückgekehrt. Es wird einem leicht und frei zumute, und die Seele fährt zum Himmel auf. Los, Jungs, los, drauf und dran!« Lärmend wälzte sich der Schwarm durch die Gassen. Die frommen alten Weiber aber schoben, vom Geschrei erwacht, ihre Fenster in die Höhe, bekreuzigten sich mit verschlafenen Händen und murmelten: »Ach ja, jetzt fangen die Burschen wieder zu tollen an.« Nur in einer Hütte am Ende der Straße brannte noch Licht. Es war die Schulzenwohnung. Der Schulze hatte sein Nachtmahl beendet und wäre vielleicht schon zu Bett gegangen, wenn er nicht einen Gast gehabt hätte, den Schnapsbrenner, den der neue Gutsherr, der sich mitten im freien Kosakengebiet das alte Herrenhaus oberhalb des Teiches erworben, hergeschickt hatte, um dort eine Schnapsbrennerei zu errichten. Der Gast, ein kleines, dickes Männchen, saß auf dem Ehrenplatz unter den Heiligenbildern. In seinen schmalen, immer lachenden Äuglein spiegelte sich das Vergnügen, mit dem er unter ständigem Ausspucken seine kurze Pfeife schmauchte und den in Asche verwandelten Tabak alle paar Minuten mit dem Finger niederdrückte. Wolken von Dunst wuchsen über ihm empor und hüllten ihn in einen grauen Nebel ein. Es war, als wenn der dicke Schornstein einer Schnapsbrennerei, überdrüssig des Daches, auf dem er festsaß, auf den Einfall gekommen wäre, herunterzuspazieren und sich mit geziemendem Anstand am Tische des Schulzen niederzulassen. Unter seiner Nase sträubte sich ein kurzer, dichter Schnurrbart, der in der tabakgeschwängerten Luft fast einer Maus glich, die der Brenner sich gefangen hatte und nun, das Monopol des Scheunenkaters brechend, mit den Zähnen festhielt. Der Schulze als Hausherr saß im bloßen Hemde und den weiten Leinenhosen da. Sein Adlerauge blinzelte und erlosch allmählich wie abendlicher Sonnenschein. Am Tischende rauchte einer der Dorfpolizisten, die dem Schulzen beigegeben waren, seine Pfeife. Aus schuldiger Ehrfurcht vor dem Dorfgewaltigen hatte er sich seines Kittels nicht zu entledigen gewagt. »Glaubt ihr, dass die Brennerei bald aufgebaut sein wird?« frug der Schulze und bekreuzigte seinen gähnenden Mund. »Mit Gottes Hilfe werden wir vielleicht schon in diesem Herbst brennen können. Ich möchte wetten, dass die Füße des Herrn Schulzen schon zu Mariä Geburt Kringel in den Straßenstaub schreiben werden.« Bei diesen Worten verschwanden die Äuglein des Brenners ganz. Statt ihrer zogen sich ganze Strahlenbündel von Runzeln bis zu den Ohren hin. Sein Bauch wackelte vor Lachen, und seine Lippen vergaßen sogar für eine Weile an der dampfenden Pfeife zu saugen. »Das walte Gott«, sagte der Schulze und ließ auf seinem Gesicht so etwas wie ein Lächeln sehen. »Es gibt immer noch viel zu wenig Brennereien. In der alten Zeit, als ich die Zarin auf ihrer Fahrt nach Pereslavi begleitete, sagte schon der selige Besborodko: »An was für Zeiten erinnert ihr da, Gevatter? Auf dem ganzen Weg von Kremenschuk bis Romny gab es damals kaum zwei Brennereien. Habt ihr schon gehört, worauf diese verfluchten Deutschen verfallen sind? Es heißt, sie werden ihre Brennöfen bald nicht mehr mit Holz heizen, wie ehrliche Christenmenschen, sondern mit irgend solch einem Teufelsdampf. Was für Esel sind doch diese Deutschen, verzeih mir Gott«, erwiderte der Schulze. »Ich würde diese Hundesöhne mit Stöcken verprügeln lassen. Hat man je davon gehört, dass man irgendetwas mit Dampf zum Kochen bringen kann? Wenn das wahr wäre, so könnte man ja keinen Löffel dampfende Kohlsuppe mehr an die Lippen bringen, ohne sich zu versengen, so wie man ein Ferkel absenkt.« »Wie ist das nun, Gevatter? ließ sich auf einmal die Schwägerin des Schulzen vernehmen, die mit untergeschlagenen Beinen auf der Ofenbank hockte. »Werdet ihr die ganze Zeit ohne eure Frau bei uns wohnen?« »Wozu habe ich sie nötig?« »Ja, wenn noch etwas an ihr dran wäre.« »Ist sie etwa nicht hübsch?« frug der Schulze und heftete sein eines Auge auf ihn. »Hübsch? Sie ist alt wie der Teufel, und ihre Visage ist voller Runzeln wie ein leerer Geldbeutel.« Der Bauch des kleinen Brenners wackelte wieder vor Lachen. Unterdessen hatte sich draußen jemand umständlich mit der Tür zu schaffen gemacht. Sie flog auf, und ein Bauer trat, ohne die Mütze abzunehmen, über die Schwelle, blieb wie in Gedanken verloren mitten im Raum stehen, sperrte den Mund auf und betrachtete die Stubendecke. Es war der uns schon bekannte Kalenik. »Ja, da bin ich also endlich zu Hause angelangt«, sagte er, ließ sich auf der Bank an der Tür nieder und schenkte den Anwesenden keinerlei Beachtung. »Der böse Feind hat den Weg tüchtig in die Länge gezogen. Du gehst und gehst, und es ist kein Ende abzusehen. Als ob mir jemand die Beine gebrochen hätte. Gib mir den Pelz her, Weib, dass ich ihn mir unter die Füße lege. Zu dir auf den Ofen krieche ich nicht, bei Gott nicht, dazu tun mir die Beine zu weh. Den Pelz her! Er muss dort bei den Heiligenbildern liegen. Wirf nicht den Topf mit dem geriebenen Tabak um. Nein, nein, nein, rühr ihn gar nicht an, du bist am Ende heute besoffen. Ich will lieber selbst...« Kalenik versuchte, sich ein wenig aufzurichten, doch eine unüberwindliche Macht hatte ihn gleichsam an die Bank geschmiedet. »So etwas liebe ich«, stieß der Schulze hervor, »kommt der Kerl da in eine fremde Hütte und tut, als wenn er zu Hause wäre. Schmeißt ihn hinaus, ob er will oder nicht.« »Lasst ihn doch ein wenig ausruhen, Gevatter«, sagte der Schnapsbrenner und hielt den Schulzen am Ärmel fest. »Das ist ein nützlicher Mensch. Etwas mehr von dieser Sorte, und unsere Brennerei geht wie geschmiert.« Nicht Gutmütigkeit veranlasste ihn indessen zu diesem Einspruch. Er gab viel auf Vorzeichen. Und einen Menschen, der sich schon auf die Bank niedergelassen hatte, gleich wieder aus dem Hause zu treiben, hieß für ihn ein Unheil heraufbeschwören. »Mir scheint, das Alter schleicht schon um mich herum«, murrte Kalenik und streckte sich auf der Bank aus. »Wenn ich wenigstens besoffen wäre. Aber nein, ich bin nicht besoffen. Warum sollte ich lügen? Ich bin bereit, es dem Schulzen selbst ins Gesicht zu sagen. Was ist mir schon der Schulze? Verrecken soll er, der Hundesohn, ich spucke auf ihn, dass eine Fuhre ihn überfahren möge, den einäugigen Teufel. Bei solchem Frostwetter lässt er Menschen mit Wasser übergießen.« »Hey, hey, kommt mir so ein Schwein in die Stube und legt gleich die Beine auf den Tisch«, begehrte der Schulze auf und erhob sich zornig. Doch gerade in diesem Augenblick zerschmetterte ein großer Stein die Fensterscheiben und flog dem Schulzen vor die Füße. Dieser blieb erstaunt stehen. »Wenn ich wüsste«, sagte er, den Stein aufhebend, »welcher Galgenvogel den Stein da geschleudert hat, so würde ich ihm das Steinewerfen schon beibringen. Das sind mir Streiche«, fuhr er fort und starrte den Stein, den er immer noch in der Hand hielt, wütend an. »Ersticken soll er an diesem Stein!« »Halt! Halt, da sei Gott vor, Gevatter«, unterbrach ihn der bleich gewordene Schnapsbrenner. »Gott behüte euch davor, in dieser und jener Welt einen Menschen mit solchen Flüchen zu segnen.« »Der hat einen schönen Beschützer gefunden. Verrecken soll er!« »Nein, Gevatter, nein! Wisst ihr denn nicht, was meiner seligen Schwiegermutter zugestoßen ist?« »Eurer Schwiegermutter?« »Jawohl, meiner Schwiegermutter!« »Da sitzen sie also einmal, eines Abends, es kann etwas früher gewesen sein als heute, beim Nachtmahl zusammen, die Schwiegermutter, der Schwiegervater, der Knecht und an die 5 Stück Kinder. Die Schwiegermutter tut einige Knödel aus dem großen Kessel auf eine Schüssel, damit sie abkühlten. Nach der Tagesarbeit waren alle sehr hungrig geworden und wollten nicht warten, bis sie im Kessel abgedampft wären. Man spießte sie also auf lange Holzspäne und begann zu essen. Plötzlich steht da irgend so ein Mensch in der Stube. Gott weiß, woher er gekommen sein mag, und bittet, ihn am Essen teilnehmen zu lassen. Wie soll man einen Hungrigen nicht speisen? Man gab ihm auch einen Holzspan. Und der Gast vertilgte die Knödel schneller als eine Kuh ihr Heu. Die anderen hatten unterdessen nur je einen Knödel verzehrt. Als sie die Späne wieder in die Schüssel tauchten, um sich neue zu holen, war der Boden der Schüssel schon so ausgesäubert worden wie die Diele eines Herrenhauses. Meine Schwiegermutter füllte sie von Neuem aus dem Kessel und dachte, der Gast habe sich endlich satt gegessen und werde sich nun bescheidener bedienen. Aber woher? Er griff noch beherzter zu und hatte die Schüssel im Nu wieder geleert. »Dass du an den Knödeln ersticken mögest«, dachte die hungrig gebliebene Hausfrau. Doch kaum hatte sie das gedacht, als jener sich auf einmal umdrehte und zu Boden sank. Man stürzte zu ihm hin, doch sein Geist war schon auf und davon. »Recht ist ihm geschehen, dem verdammten Vielfraß«, sagte der Schulze. »Recht oder nicht, es kam jedenfalls ganz anders. Meine Schwiegermutter hatte von da an keine Ruhe mehr. Jede Nacht, kaum dass es dunkel geworden, kommt der Tote angerückt, setzt sich rittlings auf den Schornstein, dieser verfluchte Hund, und hält einen Knödel zwischen den Zähnen. Am Tag ist alles still, er lässt nichts von sich sehen und hören, doch es braucht nur zu dämmern. Und schon sieht man den Hundesohn oben auf dem Schornstein reiten. Mit einem Knödel im Maul? Ja, mit einem Knödel im Maul. Merkwürdig, Gevatter. Ich habe schon etwas Ähnliches von der Verstorbenen. Hier hielt der Schulze jäh inne. Denn draußen unter dem Fenster war Lärm und das Stampfen von tanzenden Füßen zu vernehmen. Zuerst hörte man nur ein leises Präludieren auf einer Bandura. Dann gesellte sich eine Menschenstimme hinzu. Die Saiten erklangen lauter, mehrere Stimmen fielen ein, und wie ein Wirbelwind erdröhnte es im Chor: »Burschen, habt ihr's schon gehört? Wackelig steht's mit manchem Kopfe. Selbst dem Schulzen tät es gut, dass man ihm den Grind verklopfe. Böttcher, lass um seine Stirn einen Reif aus Eisen nageln. Lass die Hammerschläge hell auf ihn hageln, auf ihn hageln. Unser Schulze, grau und schief, trottet mit geblähten Nüstern allen schönen Mädchen nach, wie ein Teufel, alt und lüstern. Misch dich nicht in unser Tun, alter Bock, und bleib zu Hause, dass dir unsere Faust den Schopf nicht zerzause, nicht zerzause.« »Ein prächtiges Lied, Gevatter«, wandte sich der Schnapsbrenner, den Kopf ein wenig zur Seite geneigt, an den Schulzen, der ob dieser Frechheit der Burschen ganz erstarrt war. »Ein prächtiges Lied? Schlimm ist nur, dass man mit so unanständigen Worten auf den Schulzen anspielt.« Und er stützte wieder die Ellbogen auf den Tisch, um mit einer gewissen süßen Rührseligkeit in den Augen von Neuem dem Liede zu lauschen. Denn unter dem Fenster wurde johlend noch einmal geschrien. Ein schärferes Auge als seines hätte sofort gesehen, dass nicht nur Verblüffung den Schulzen so reglos gemacht hatte. So lässt nur ein alter, erfahrener Kater bisweilen eine unerfahrene Maus über seinen Schwanz hüpfen und legt sich währenddessen einen Plan zurecht, wie er ihr den Rückweg in ihr Loch abschneiden könnte. Noch war das eine Auge des Schulzen auf das Fenster gerichtet. Doch schon hielt er, nachdem er dem Polizeidiener ein Zeichen gegeben, den hölzernen Türgriff in der Hand, und auf der Straße erhob sich ein lautes Geschrei. Der Schnapsbrenner, zu dessen vielen Tugenden auch die Neugier gehörte, hatte sich noch rasch seine Pfeife gestopft und lief ihm auf die Straße nach. Doch die Schelme waren schon nach allen Seiten auseinandergelaufen. »Nein, du entkommst mir nicht«, schrie der Schulze, hielt einen in einen umgewendeten schwarzen Schafpelz gekleideten Menschen an den Händen fest und schleppte ihn mit sich. Der Schnapsbrenner lief herbei, um sich diesen Ruhestörer anzusehen, fuhr aber gleich wieder ängstlich zurück, als er einen langen Bart und eine schaurig angemalte Fratze zu erkennen glaubte. »Nein, du entkommst mir nicht«, schrie der Schulze noch einmal und zog den Gefangenen in seinen Hausflur, obwohl dieser nicht den geringsten Widerstand leistete und ihm ruhig folgte, als führte man ihn in seine eigene Hütte. »Kerpo, mach die Kammer auf«, befahl der Schulze seinem Polizisten. »Wir schließen ihn im Dunkeln ein, und dann wecke den Gemeindeschreiber. Auch die anderen Polizisten müssen zusammengerufen werden. Wir fangen alle diese Taugenichtse und werden ihnen noch heute das Urteil sprechen.« Der Polizist klirrte mit dem Vorhängeschloss im Flur und öffnete die Kammer. Da riss sich der Gefangene im Schutze der Dunkelheit mit ungewöhnlicher Kraft aus den Händen, die ihn festhielten, los. »Wohin?« schrie der Schulze und packte ihn noch fester am Kragen. »Lass los, das bin ja ich«, rief eine hohe, dünne Stimme. »Hilf dir nicht, Brüderchen, hilf dir nicht. Winsle meinetwegen wie ein Teufel und nicht nur wie ein altes Weib. Mich überlistest du nicht«, brüllte der Schulze und stieß ihn so heftig in die dunkle Kammer, dass der arme Gefangene aufstöhnend zu Boden fiel. Er selbst aber begab sich in Begleitung des Polizisten zur Behausung des Gemeindeschreibers, und hinter ihnen keuchte wie ein in Rauchwolken gehülltes Dampfschiff der Schnapsbrenner. Sie schritten schweigend, mit nachdenklich gesenkten Gesichtern vor sich hin. Doch beim Einbiegen in eine dunkle Nebengasse stießen sie gemeinsam einen lauten Schrei aus, denn alle drei hatten unversehens einen starken Schlag vor die Stirn erhalten. Und ein ebensolcher Schrei hallte ihnen als Antwort entgegen. Der Schulze zwinkerte mit seinem Auge und erkannte voller Erstaunen den Schreiber mit zwei Polizisten. »Ich war auf dem Weg zu dir, mein Herr Schreiber.« »Und ich wollte zu dir, Herr Schulze.« »Es gehen Wunderdinge vor sich, Herr Schreiber.« »Ja, es gehen Wunderdinge vor sich, Herr Schulze.« »Was ist denn nun eigentlich los?« »Die Burschen sind toll geworden und treiben auf allen Straßen Unfug. Sie ergehen sich in solchen Worten über deine Gnaden, dass man sich schämt, sie in den Mund zu nehmen. Selbst ein besoffener Moskowiter würde sich scheuen, sie mit seiner gotteslästerlichen Zunge auszusprechen.« Alles das begleitete der Schreiber mit ruckweisem Hervorstrecken und raschem Wiederzurückziehen seines Halses. »Ich war gerade ein wenig eingeschlummert, da holten mich diese verdammten Halunken mit ihren unflätigen Liedern und ihrem Poltern wieder aus dem Bett. Ich wollte ihnen eine saftige Lehre verabfolgen, doch als ich Hosen und Weste angezogen hatte, waren sie schon in alle vier Winde verweht. Der Rädelsführer ist uns aber nicht entwischt. Jetzt zwitschert er im Gemeindegefängnis. Ich brannte darauf, herauszubekommen, was für ein Vogel uns ins Garn gegangen ist, doch seine Fratze ist mit Ruß verschmiert, wie bei einem Teufel, der Nägel für die armen Sünder schmiedet.« »Wie ist er gekleidet, Herr Schreiber?« »Er steckt in einem umgewendeten schwarzen Schafpelz, der Hundesohn, Herr Schulze.« »Lügst du nicht, Herr Schreiber?« »Wie, wenn dieser selbe Halunke bei mir im Arrestloch meines Hauses säße?« »Nein, Herr Schulze, ärgere dich nicht, aber da irrst du doch sozusagen ein wenig.« Sie waren mittlerweile am Schulzenhause angelangt. »Bringt Licht«, befahl der Schulze. »Wir wollen uns meinen Gefangenen einmal genauer ansehen.« Man brachte Licht, schloss die Kammertür auf, und der Schulze ächzte verwundert, als er im Gefangenen seine Schwägerin erkannte. »Sage mir bitte«, keifte sie drohend auf ihn zugehend, »bist du um den letzten Rest deines Verstandes gekommen? Ist in deinem einäugigen Gehirnkasten auch nur ein Fetzen von deinem auseinandergegangenen Prägen übrig geblieben, dass du mich in dieses dunkle Loch gestoßen hast? Es ist noch ein Glück, dass ich mit meinem Kopf nicht auf den Eisenhaken gefallen bin. Habe ich dir nicht zugeschrien, dass ich es war? Doch du, verfluchter Bär, packtest mich mit deinen Eisentatzen und stießest mich hinein, dass dich der Teufel in der anderen Welt so stoßen möge.« Die letzten Worte verhallten schon hinter der Haustür, da sie aus irgendeinem persönlichen Bedürfnis auf die Straße gelaufen war. »Ja, jetzt sehe ich, dass du es warst«, rief der Schulze wie aus einem Traum erwachend. »Nun, Herr Schreiber, was sagst du? Ist der Taugenichts, der uns so angeschmiert hat, nicht ein Galgenstrick?« »Ein Galgenstrick, gewiss, Herr Schulze, ein Galgenstrick, so ist es.« »Und ist es nicht an der Zeit, all diesen 1000 Sassas einen ordentlichen Denkzettel zu geben und sie zu nützlicher Arbeit anzuhalten?« »Es ist schon lange an der Zeit, Herr Schulze, es ist schon lange an der Zeit.« »Diese Nichtsnutze haben...« »Zum Teufel noch einmal, mir war es eben, als hörte ich meine Schwägerin draußen schreien.« »Ah, einerlei. Diese Nichtsnutze haben sich in den Kopf gesetzt, ich, der Schulze, sei ihresgleichen. Sie meinen, ich sei irgend so ein einfacher Kosak.« Das kurze Hüsteln, das er diesen Worten folgen ließ, und der blitzende Blick, mit dem er die Anwesenden der Reihe nach anschaute, bereiteten alle darauf vor, dass er ihnen etwas Hochbedeutsames zu eröffnen habe. »Im Jahre 1000, ich kann diese verfluchten Jahreszahlen ums Verrecken nicht behalten, also im Jahre so und so viel, hatte der damalige Kommissar Ladatschny den Befehl erhalten, aus der Schar der Kosaken jemanden auszusuchen, der mehr Grütze im Kopf hätte als alle anderen. Oh ja!« Bei diesem »Oh ja« hob der Schulze mit gewichtiger Miene seine Finger. »Mehr Grütze im Kopfe als alle anderen, denn er sollte die Zarin begleiten. Ich wurde damals...« »Wozu das noch erwähnen? Jeder weiß es, Herr Schulze, wie du dir die Gnade der Zarin verdient hast. Gib aber zu, dass ich recht hatte. Gestehst, du hattest dich sozusagen geirrt, als du behauptetest, diesen Kerl im Schafpelz erwischt zu haben.« »Ja, was diesen Kerl im umgewendeten Schafpelz angeht, so muss er zum warnenden Beispiel für jedermann in Ketten geschlagen und exemplarisch bestraft werden. Sie müssen es einmal am eigenen Leibe erfahren, was die Obrigkeit ist. Von wem ist der Schulze denn eingesetzt, wenn nicht vom Zaren selbst? Wir müssen auch noch der anderen Missetäter habhaft werden. Ich habe nicht vergessen, wie diese Schurken einmal nachts eine ganze Schweineherde in meinen Gemüsegarten getrieben haben, so dass von meinen Kohlköpfen und Gurken nichts mehr übrig geblieben ist. Ich hab's nicht vergessen, wie diese Teufelsbraten sich geweigert haben, mir mein Korn zu schneiden. Ich hab's nicht vergessen. Doch sie mögen von mir aus in die Erde versinken. Zuerst muss ich wissen, wer der Galgenvogel im umgewendeten Pelz ist.« »Das scheint ein flinker Vogel zu sein«, sagte der Schnapsbrenner, dessen Backen sich während dieses ganzen Gesprächs wie ein Belagerungsgeschütz mit Tabakdampf vollgeladen hatten und dessen Lippen nun eine wahre Rauchfontäne ausstießen. »So einen sollte man für alle Fälle in unserer Brennerei anstellen. Oder noch besser, an einem Eichbaum als Kirchenkronleuchter aufhängen.« Dieser Witz dünkte ihn so treffend, dass er, ohne erst die Zustimmung der anderen abzuwarten, sofort beschloss, sich selbst mit einem heiseren Gekicher zu belohnen. Sie näherten sich jetzt der kleinen, fast in die Erde versunkenen Hütte, die dem Dorf als Arrestlokal diente. Ihre Neugier hatte sich inzwischen noch gesteigert. Alle drängten sich an der Eingangstür zusammen. Der Schreiber zog einen Schlüssel hervor und machte sich am Schloss zu schaffen. Doch es war sein eigener Schrankschlüssel. Die Ungeduld wuchs, er wühlte in seinen Taschen herum, aber es kam zunächst nur verstaubter Unrat zum Vorschein. »Hier«, schrie er endlich auf. Er hatte den Schlüssel in der untersten Tiefe seiner unergründlichen Hosentasche gefunden. Bei diesem Wort verschmolzen die Herzen unserer Helden zu einem einzigen Herzen. Und dieses gemeinsame große Herz schlug so stark, dass sein unregelmäßiges Pochen nicht einmal vom Kreischen des Schlosses übertönt werden konnte. Die Tür tat sich auf, und der Schulze wurde so weiß wie ein Handtuch. Der Schnapsbrenner fühlte, wie es ihn kalt überrieselte. Ihm war, als flögen seine Haare gen Himmel. Das Gesicht des Schreibers war ein einziges Entsetzen. Die Polizisten standen wie in die Erde gewurzelt da und waren nicht mehr imstande, ihre aufgerissenen Mäuler zu schließen, denn vor ihnen stand die Schwägerin des Schulzen. Nicht weniger betroffen als die anderen fand sie als erste zu sich selbst zurück und machte Miene, auf sie zuzugehen. Doch der Schulze gebot ihr mit überschnappender Stimme Halt, floh mit den anderen ins Freie und schlug ihr die Tür vor der Nase zu. »Meine Herren«, stöhnte er, »meine Herren, das ist der Satan. Feuer, rasch Feuer herbei, und wenn die Hütte auch Kronsgut ist, sie muss brennen, man zünde sie an. Auch kein Knöchelchen vom Satan darf auf Erden übrig bleiben.« Die Schwägerin heulte vor Angst, als sie hinter der Tür diesen fürchterlichen Beschluss vernahm. »Was tut ihr, Brüder?« widersprach der Schnapsbrenner. »Euer Haar ist mit Gottes Hilfe schon weiß geworden, aber mit der Vernunft hapert es noch immer. Glaubt ihr denn, dass ganz gewöhnliches Feuer einer Hexe etwas anhaben kann? Nein, nur das Feuer aus einer Pfeife vermag so einem Werwolf den Garaus zu machen. Einen Augenblick, ich will es selber für euch anlegen.« Und schon schüttete er Glut aus seiner Pfeife auf ein Strohbündel und blies hinein. Die Verzweiflung verlieh der armen Schwägerin neuen Mut. Sie begann laut zu flehen und versuchte, die Leute von ihrem Vorsatz abzubringen. »Wartet, Brüder«, mischte sich jetzt der Schreiber ein, »wozu, ohne jeden Grund, eine Sünde auf uns laden? Vielleicht ist es wirklich gar nicht der Satan, wenn es, ich meine das Wesen da hinter der Tür, wenn es bereit ist, ein Kreuz zu schlagen, so wäre das ein sicheres Anzeichen dafür, dass es nicht der Teufel sein kann. Der Vorschlag wurde gut geheißen. »Höre mich, Satan«, rief der Schreiber, seine Lippen an den Spalt in der Tür legend, »wenn du dich nicht von der Stelle rührst, so öffnen wir dir.« Die Tür tat sich auf. »Bekreuzige dich«, rief der Schulze und hielt zugleich für alle Fälle nach einer ungefährdeten Rückzugsmöglichkeit Ausschau. Die Schwägerin schlug ein Kreuz. »Teufel auch! Das ist ja wirklich die Schwägerin!« »Welche unsaubere Macht hat dich denn hierher gebracht, Gevatterin?« Die Schwägerin berichtete schluchzend, wie die Burschen sie, trotz ihrer Gegenwehr, auf der Straße aufgegriffen, wie sie sie durch das Fenster in diese Stube geworfen und dann die Fensterläden zugesperrt hätten. Der Schreiber untersuchte die Läden und stellte fest, dass die Angeln herausgerissen und das Fenster von außen mit einem Balken verrammelt war. »Jetzt hab ich dich, einäugiger Satan«, fuhr die Schwägerin den Schulzen keifend an und machte einen drohenden Schritt auf ihn zu, so daß er zurückwich und sie noch immer furchtsam mit seinem einen Auge musterte. »Jetzt kenne ich deine unsauberen Absichten. Du freutest dich schon über die Gelegenheit, mich aufzufressen. Dann hättest du unbehelligt den Mädchen nachstellen können, weil niemand mehr dich alten Hengst daran gehindert hätte, dich zum Narren zu machen. Glaubst du etwa, ich wüsste es nicht, worüber du heute Abend mit Hanja gesprochen hast? Oh, ich weiß alles. Mich führt niemand so leicht hinters Licht. Am wenigsten so ein verblödeter Hammel wie du. Ich kann lange geduldig zuschauen, aber dann, Gnade dir Gott!« Sie zeigte ihm die Faust, entfernte sich rasch und ließ ihn völlig benommen zurück. »Nein, hier hat sich der Satan nicht nur zum Spaß eingemischt«, dachte er und kratzte sich den Kopf. »Wir haben ihn«, riefen einige Polizisten, die eilig herbeigelaufen kamen. »Wen habt ihr?«, frug der Schulze. »Den Teufel im umgewendeten Schafpelz!« »Her mit ihm«, befahl der Schulze und riss den Gefangenen an sich, den sie angeschleppt hatten. »Ja, seid ihr denn verrückt geworden? Das ist doch der besoffene Kalenik!« »Pest, Hölle und Schwefel, und dabei glaubten wir, ihn schon geschnappt zu haben«, entschuldigten sich die Polizisten. »In einer Seitengasse umzingelten uns diese verfluchten Burschen, sprangen um uns herum, zupften uns an den Ärmeln, zeigten uns die Zunge und versuchten, ihn zu befreien. Die Pest soll sie holen. Wie konnten wir auch nur auf diese gerupfte Krähe verfallen? Gott allein mag das wissen.« »Kraft meines Amtes und im Namen der ganzen Dorfgemeinde«, verkündete der Schulze feierlich, »ergeht an euch der Befehl, alle diese Räuber sofort aufzugreifen, desgleichen jeden anderen Menschen, der sich auf der Straße herumtreibt, und sie mir unverzüglich zur Bestrafung vorzuführen.« »Gnade, Herr Schulze, erbarme dich«, riefen die Polizisten und verneigten sich vor ihm bis zur Erde. »Wenn du diese Fressen nur gesehen hättest! Straf uns Gott, aber seit wir geboren und getauft worden sind, haben wir so grausige Fratzen noch nie geschaut.« »Der Weg zum Unheil ist nicht weit, Herr Schulze. Die können einem guten Menschen solch einen Schrecken ins Gebein jagen, dass ihn keine weise Frau mehr zu besprechen vermag.« »Ich werd euch, was ihr wagt es mir, den Gehorsam zu verweigern. Ihr macht wohl mit den Verbrechern gemeinsame Sache. Aufrührer! Was heißt das? Was hat das zu bedeuten, ihr? Das melde ich dem Kommissar. Auf der Stelle, hört ihr, auf der Stelle macht ihr euch auf und fliegt wie die Vögel, dass ich euch, dass ihr mich!« Und sie stoben davon. Unbekümmert um das alles und ohne sich um die ausgesandte Hetzjagd irgendwelche Sorgen zu machen, schritt der Urheber dieses ganzen Aufruhrs langsam auf das alte Herrenhaus am Teich zu. Unnötig zu sagen, dass es Lewko war. Sein schwarzer Pelz war aufgeknüpft, die Mütze hielt er in der Hand, und der Schweiß rann in Strömen an ihm nieder. Majestätisch und düster stand der schwarze Ahornwald da. Einzig an der dem Monde zugekehrten Seite war er wie mit feinem Silberstaub bestreut. Der unbewegliche Teich wehte den ermatteten Fußgänger mit erfrischender Kühle an und verlockte ihn, an seinem Ufer auszuruhen. Alles war still. Nur im tiefen Waldesdickicht war das Schmettern und Flöten einer Nachtigall zu hören. Ein unüberwindliches Schlafbedürfnis wollte ihm die Augenlider schließen. Der Kopf neigte sich zur Seite. »Nein, so schlafe ich noch ein«, sagte er sich, stand wieder auf und rieb sich die Augen. Er blickte sich um. Die Nacht schien ihm immer unwirklicher zu glänzen. Das war nicht nur der Mond. Ein geheimnisvolles, zauberisches Leuchten war seinem Lichte beigemengt. Noch nie hatte er etwas Ähnliches gesehen. Ein Silbernebel bedeckte alles, was ihn umgab. Über das ganze Land ergoss sich der Duft der blühenden Apfelbäume und Nachtblüten. Verwundert starrte er in die Wasser des Teiches. Das umgekehrte Spiegelbild des alten Herrenhauses war dort in seltsamer Klarheit und Entrücktheit zu sehen. Anstatt der verschlossenen, düsteren Läden blickten ihm heiter glitzernde Glasfenster und Türen entgegen. Hinter den Scheiben flimmerte es wie Gold. Da glaubte er zu sehen, wie eines der Fenster sich öffnete. Mit angehaltenem Atem, ohne sich zu regen und ohne einen Blick vom Spiegelbild im Teich zu verwenden, fühlte er sich in seine Tiefe versetzt und gewahrte, wie sich im geöffneten Fenster zuerst ein weißer Arm und dann ein liebliches Gesicht mit glänzenden Augen und matt schimmernden dunkelblonden Haaren zeigte. Sein Herz begann plötzlich zu hämmern. Das Wasser erzitterte und das Fenster schloss sich wieder. Leise kehrte er sich vom Teich ab und schaute auf das Haus. Die finsteren Läden standen offen. Die Scheiben blinkten im Mondlicht. »Da sieht man es wieder, wie wenig man auf das Gerede der Leute geben soll«, dachte Levko. »Das Haus ist ja wie neu. Die Farben sind frisch, als wäre es gestern erst angestrichen worden. Da wohnt doch jemand.« Schweigend trat er näher. Doch im Hause regte sich nichts. Stark und volltönend antworteten einander die Nachtigallenlieder im Walde. Und wenn sie in Wollust und Sehnsucht hinstarben, vernahm man das Rascheln und Zirpen des Heimchens oder das hohle Schnarren eines Sumpfvogels, der seinen schleimigen Schnabel in den breiten Wasserspiegel versenkte. Levko fühlte in seinem Herzen eine süße Ruhe und Weite. Er stimmte seine Bandura, griff in die Saiten und hub zu singen an. »Leuchte, lieber Mondenschein, durch die klare Nacht. Strahle in das Haus hinein, wo mein Mädchen wacht.« Lautlos tat sich ein Fenster auf. Und dasselbe Köpfchen, dessen Widerspiegelung er eben erst im Teich erblickt hatte, schaute hinaus und lauschte dem Gesang. Lange Wimpern beschatteten die Augen. Das Gesicht war bleich wie der Mondenglanz. Doch wie wundersam, wie schön. Sie lachte leise auf. Levko erbebte. »Sing mir ein Lied, junger Kosak«, bat sie, neigte den Kopf zur Seite und ließ die langen Wimpern noch tiefer über die Augen sinken. »Was für ein Lied soll ich dir singen, mein schönes kleines Fräulein?« Stille Tränen rannen ihr über das weiße Gesicht. »Lieber Knabe«, sagte sie, und etwas unsagbar Rührendes klang in ihren Worten mit, »finde mir meine Stiefmutter, lieber Knabe. Nichts soll mir zu kostbar für dich sein. Ich will dich belohnen, reich und herrlich belohnen. Ich habe seidene, gestickte Gewänder, Korallen und Juwelen. Ich will dir einen perlenbesetzten Gürtel schenken. Ich habe Gold. Aber finde mir meine Stiefmutter, lieber Knabe. Sie ist eine furchtbare Hexe. Ich habe keine Ruhe vor ihr auf Gottes weiter Welt. Sie hat mich gequält, hat mich wie eine einfache Magd arbeiten lassen. Sieh mein Gesicht. Sie hat das Rot meiner Wangen mit ihren argen Künsten gebleicht. Sieh meinen weißen Hals. Kein Wasser wäscht die blauen Flecken ab, die von ihren Eisenkrallen stammen. Nichts, gar nichts kann sie abwaschen. Sieh meine weißen Füße an, sie sind lange gewandert, nicht nur über weiche Teppiche, nein, über glühenden Sand, über feuchte Erde, über stechende Dornen. Sieh meine Augen an, sie können vor Tränen nicht sehen. Finde sie mir, lieber Knabe, finde mir meine Stiefmutter.« Ihre Stimme, die immer tönender geworden war, verstummte plötzlich. Tränenbäche rollten über ihre blassen Wangen. Ein beklommenes Gefühl, schwer von Mitleid und Trauer, regte sich in Levkos Brust. »Ich will alles für dich tun, kleines Fräulein«, sagte er bebenden Herzens. »Doch wie und wo soll ich sie finden?« »Schau nur, schau«, rief sie schnell, »sie ist hier, hier am Ufer. Sie schlingt sich mit meinen Mädchen im Reigen und wärmt sich am Mondlicht. Schlau ist sie und hinterlistig. Sie hat die Gestalt einer der Ertrunkenen angenommen. Ich weiß es. Ich fühle es, dass sie hier ist. Dumpf und stickig wird mir zumute in ihrer Gegenwart. Seit sie dabei ist, kann ich nicht mehr leicht und frei wie ein Fisch dahinschwimmen. Ich sinke, versinke, fall wie ein Schlüssel auf den Grund. Finde sie mir, mein Knabe.« Levko schaute zum Ufer hin. In dünnem Silbernebel schimmerten die Mädchen in ihren hellen Gewändern, weiß wie Maiglöckchenwiesen. Juwelen, Perlenketten, Schaumünzen blitzten an ihren Hälsen, doch alle waren sie bleich. Ihre Leiber waren wie aus Wolken gefügt und schillerten durchsichtig im Mondsilber. Das Reigenspiel zog sich näher und näher zu ihm hin, und schon hörte er ihre Stimmen. »Lasst uns das Rabenspiel spielen, lasst uns das Rabenspiel spielen«, lispelten sie durcheinander wie das Uferschilf, wenn es zur stillen Dämmerstunde von den luftigen Lippen des Windes angehaucht wird. »Wer soll der Rabe sein?« Das Los wurde geworfen, und ein Mädchen trat aus dem Schwarm hervor. Levko schaute schärfer hin. Das Antlitz, das Gewand, alles war so wie bei den anderen. Nur das war ihr anzusehen, dass sie diese Rolle nicht gern spielte. Der Schwarm zog sich zu einer langen Reihe auseinander und versuchte in raschem Hin- und Herlaufen den Angriffen des räuberischen Feindes zu entgehen. »Nein, ich will nicht der Rabe sein«, rief das Mädchen erschöpft aus. »Es tut mir weh, der armen Glucke ihre Küchlein zu rauben.« »Du bist nicht die Hexe«, dachte Levko. »Wer soll nun der Rabe sein?« Die Mädchen drängten sich wieder zusammen, um das Los neu zu werfen. »Ich will Rabe sein«, bot sich eine von ihnen freiwillig an. Levko blickte ihr aufmerksam ins Gesicht. Rasch und kühn jagte sie die Reihe ab und stürzte nach allen Seiten vor, um ihre Opfer zu fangen. Da bemerkte Levko, dass ihr Leib nicht so hell leuchtete wie bei den anderen. Etwas Schwarzes schien sich in seinem Innern zusammenzuballen. Ein jäher Schrei schrillte auf, die Rabenspielerin warf sich auf eines der Mädchen, um sie zu greifen, und Levko glaubte, Fänge und Krallen an ihr zu erkennen und eine boshafte Freude, ihr Gesicht verzerren zu sehen. Im Nu wies er mit den Fingern auf sie und rief zum Hause hin, »Die Hexe! Die Hexe!« Das kleine Fräulein lachte auf, und die anderen Mädchen ergriffen die Hexe und schleppten sie mit sich fort. »Womit soll ich dir lohnen, lieber Knabe? Ich weiß, du brauchst kein Gold. Du liebst deine Hanja, doch dein strenger Vater will sie dir nicht gönnen. Er wird dir keine Hindernisse mehr in den Weg legen. Nimm dieses Briefchen und gib es ihm.« Ihr weißes Händchen streckte sich ihm entgegen. Ihr Antlitz leuchtete und strahlte wundersam. Mit einem nie gekannten Schauer und einem sehnsüchtigen Herzklopfen griff er nach dem Brief und erwachte. »Habe ich wirklich nur geschlafen?« frug sich Levko, als er sich von der niederen Böschung erhob. »Es war alles so wirklich wie im Wachen. Seltsam. Seltsam.« Er blickte sich um. Der Mond strahlte ihm hoch zu Häupten. Es musste gerade Mitternacht sein. Nichts regte sich. Vom Teich her wehte es kühl. Oben stand verödet das alte Haus. Seine Fensterläden waren geschlossen. Moos und Unkraut ließen erkennen, dass es schon lange von Menschen verlassen war. Levko öffnete seine Hand, die sich im Schlafe zusammengekrampft hatte, und schrie vor Verwunderung auf, als sich in ihr ein Brief vorfand. »Ach, wenn ich doch lesen gelernt hätte«, dachte er und betrachtete den Brief von allen Seiten. Da erhob sich hinter ihm ein lautes Gelärm. »Habt keine Angst, greift zu, Feiglinge! Wir sind 10 gegen 1! Ich wette, das ist ein Mensch und kein Teufel!« feuerte der Schulze seine Begleiter an, und Levko fühlte, wie viele Hände ihn packten, wenn auch einige von ihnen furchtsam zitterten. zeig dein Gesicht, Freundchen! Hör auf, die Leute an der Nase herumzuführen!« rief der Schulze, hielt ihn am Kragen fest. Er starrte aber im nächsten Augenblick und glotzte ihn mit seinem einen Auge an. »Levko! Mein Sohn!« stöhnte er und ließ vor Erstaunen zurückweichend die Hände sinken. »Du bist das also, du Hundesohn! So sieht also eine Ausgeburt der Hölle aus!« »Ich zergrübelte mir immer schon den Kopf, was für ein Kobold, was für ein verkleideter Teufel treibt diesen Unfug, und nun bist du das, du unausgekochter Brei, der seinem Vater in der Kehle steckt. Du bist's, der alle diese Räubereien auf den Straßen anzuzetteln geruht hat. Du bist's, der diese Schandlieder verfasst hat. Hey, hey, Levko, was wolltest du mit all dem erreichen? Dir juckt wohl der Rücken. Man schlage ihn in Ketten.« »Halt, Väterchen. Ich habe den Befehl erhalten, dir diesen Brief zu überreichen«, sagte Levko. »Jetzt ist keine Zeit für Briefe. Man fessle ihn!« »Einen Augenblick, Herr Schulze«, unterbrach ihn der Schreiber, der den Brief entfaltet hatte. »Es ist die Handschrift des Kommissars.« »Des Kommissars?« »Des Kommissars?« echoten die Polizisten. »Des Kommissars«, dachte Levko. »Das ist verwunderlich. Es wird immer unbegreiflicher.« »Lies, lies«, befahl der Schulze, »was schreibt uns der Kommissar?« »Hören wir, was der Kommissar schreibt«, sagte der Schnapsbrenner, die Pfeife zwischen den Zähnen, und schlug Feuer. Der Schreiber hüstelte und begann vorzulesen. »Befehl an den Dorfschulzen Eutuchius Makogonenko. Es ist uns zu Ohren gekommen, dass du, alter Narr, statt Steuerrückständen einzutreiben und Ordnung im Dorf zu halten, den Verstand verloren hast und auf Pfaden der Unzucht wandelst.« »Bei Gott«, unterbrach ihn der Schulze, »ich bin taub, ich kann nichts hören.« Der Schreiber begann von neuem. »Befehl an den Dorfschulzen Eutuchius Makogonenko. Es ist uns zu Ohren gekommen, dass du, alter Narr...« »Halt, halt, nicht nötig«, wehrte ihm der Schulze. »Wenn ich auch nichts gehört habe, so weiß ich doch, dass das nur die übliche Einleitung und nicht die Hauptsache ist. Lies weiter.« »Aus diesem Grunde tue ich dir kund und zu wissen, dass du deinen Sohn Levko Makogonenko unverzüglich mit der in deinem Dorfe wohnhaften Kosakentochter Hanja Petritschenkova zu verheiraten hast. Des Ferneren befehle ich dir, die Brücken auf den Landstraßen ausbessern zu lassen, und verbiete dir, die Pferde der Einwohnerschaft ohne meine besondere Einwilligung den jungen Herrchen vom Gericht zur Verfügung zu stellen, selbst wenn sie direkt von einer Amtssitzung heimkehren. Sollte ich bei meiner Durchreise durch dein Dorf feststellen müssen, dass diese Befehle nicht erfüllt sind, so ziehe ich dich ganz allein zur Verantwortung. Der Kommissar, Oberleutnant A.D. Kosmja Derkacz Drischpanowski.« »Da haben wir's«, sagte der Schulze und stand mit offenem Munde da. »Hört ihr's, hört ihr's«, nahm er wieder zu sich kommend das Wort, »für alles ist der Dorfschulze allein verantwortlich. Da gibt's nur noch eins, Gehorsam, unverbrüchlichen Gehorsam. Wenn nicht, so werde ich euch mit Verlaub schon zeigen, wer hier. Dich aber«, fuhr er sich an Levko wendend fort, »dich werde ich auf Befehl des Kommissars verheiraten, wenn es mir auch sonderbar vorkommt, wieso er von alledem erfahren hat. Doch vorher sollst du noch die Nageika zu schmecken bekommen. Du kennst sie doch, die neben den heiligen Bildern an der Wand hängt. Ich werde sie morgen wieder einmal tanzen lassen. Wo hast du diesen Brief her?« Levko war trotz seiner Verblüffung über die unerwartete Wendung der Dinge klug genug gewesen, sich im Kopf eine andere Erklärung zurechtzulegen und zu verschweigen, wie er in Wirklichkeit zu diesem Briefe gekommen war. »Ich war gestern Abend noch in der Stadt«, sagte er, »und traf den Kommissar, als er gerade aus seinem Wagen stieg. Als er erfuhr, dass ich aus unserem Dorfe komme, händigte er mir diesen Brief da ein und befahl mir noch, dir, Vater, zu sagen, dass er auf seiner Rückreise bei uns zu Mittag zu essen gedenke.« »Das hat er dir gesagt?« »Ja, das hat er mir gesagt.« »Hört ihr's?« verkündete der Schulze in würdevoller Haltung seinen Begleitern. Der Kommissar selbst hat sich in eigener Person bei unsereinem, das heißt bei mir, zur Tafel geladen. Oh!« Hier hob der Schulze seinen Finger in die Höhe und neigte seinen Kopf zur Seite, als wenn er auf etwas lauschte. »Habt ihr's gehört? Der Kommissar selbst kommt zu mir zum Mittagessen. Was meinst du, Herr Schreiber, und auch du, Gevatter? Das ist keine geringe Ehre für mich, nicht wahr?« »Soweit ich mich erinnern kann,« ergriff der Schreiber das Wort, »soweit ich mich erinnern kann, hat noch kein einziger Dorfschulze einen Kommissar mit einem Mittagessen bewirten dürfen.« »Dorfschulze und Dorfschulze ist eben zweierlei,« erklärte der Schulze selbstzufrieden. Sein Mund verzog sich wohlgefällig, und etwas wie ein schweres, heiseres Lachen, das eher an das Grollen eines fernen Gewitters gemahnte, kam über seine Lippen. »Was meinst du, Herr Schreiber? Sollte man nicht, um den hohen Gast gebührend zu ehren, den Befehl erlassen, jede Hütte habe zumindest ein Hühnchen zu spenden?« »Und noch ein wenig Tischwäsche und was sonst noch so dazu gehört.« »Das sollte man, Herr Schulze, das sollte man.« »Und wann soll die Hochzeit sein, Vater?« frug Lewko. »Die Hochzeit? Ich möchte dir am liebsten eine Hochzeit ausrichten, dass du... Nun, meinetwegen, um des hohen Gastes willen, morgen soll euch der Pope zusammentun, zum Teufel mit euch beiden. Der Kommissar soll sehen, was Pünktlichkeit ist. Und nun, Kinder, zu Bett, geht nach Hause. Der heutige Tag hat mich an die Zeit erinnert, als ich...« »Jetzt wird er gleich zu erzählen anfangen, wie er die Zarin begleitet hat,« sagte sich Lewko, und lief frohen Herzens rasch zur wohlbekannten, mit niederen Kirschbäumen umstandenen Hütte. »Gewähre dir Gott, in sein himmlisches Reich einzugehen, liebes und schönes kleines Fräulein,« dachte er. »Mögen dir dort in der anderen Welt alle Engel zulächeln. Keinem Menschen auf der Welt will ich das Wunder erzählen, das mir heute Nacht widerfahren ist. Nur du, Hanja, sollst alles wissen. Du allein wirst mir glauben und mit mir zusammen für die Seele der armen Ertrunkenen beten.« Unterdessen hatte er die Hütte erreicht. Ein Fenster stand offen. Mondstrahlen drangen in die Stube und fielen auf die schlafende Hanja. Ihr Kopf lag auf ihrem Arm. Ihre Wangen waren sanft gerötet. Ihre Lippen murmelten kaum hörbar seinen Namen. »Schlaf, meine Liebste. Träume vom Allerschönsten, das es auf Erden gibt. Es kann nicht schöner sein als unser Erwachen.« Er machte das Zeichen des Kreuzes über sie, schloss leise das Fenster und schlich von dannen. Kurze Zeit darauf war alles im Dorfe eingeschlafen. Nur der Mond glitt noch ebenso wundersam und glänzend durch die unermeßliche Weite des funkelnden Himmels. Ebenso feierlich wie vorher atmete die ungeheure Höhe und verglühte die Nacht, die göttliche Nacht. Ebenso schön lag die Erde im verzauberten Silberlicht. Doch niemand berauschte sich mehr an alledem. Alles war in Schlaf versunken. Nur hin und wieder wurde die Stille von einem Hundegebell unterbrochen. Und lange noch wankte der betrunkene Kalenik durch die schlafenden Straßen und suchte nach seiner Hütte. Der Jahrmarkt von Sorogincy. Wie berauschend, wie üppig ist ein Sommertag in der Ukraine. Wie heiß und beklommen sind die Stunden, wenn der Mittag in lautloser Glut funkelt und der blaue, unermessliche Ozean, der sich als wollüstige Kuppel über der Erde wölbt, eingeschlafen ist. Und ganz versunken in trunkene Wonne die Schöne mit luftigen Armen umfängt und an sich presst. Keine Wolke ist an ihm zu sehen, kein Wort auf den Feldern zu hören, alles ist wie erstorben. Nur oben in der Himmelstiefe wirbelt eine Lerche, und ihr silbernes Lied schwebt auf unsichtbaren Sprossen zur verliebten Erde herab. Oder ein vereinzelter Möwenschrei, ein heller Wachtelruf hallt in der Steppe wieder. Träge und gedankenleer ragen die hohen Eichen, wie ohne Ziel dahinwandelnd in die Höhe. Und die blendenden Geschosse der Sonnenstrahlen lassen dichte Laubmassen farbig aufflammen und werfen auf andere einen nachtschwarzen Schatten, in dem es nur bei starkem Wind golden zu sprühen beginnt. Die Smaragde, Topase und Saphire ätherischer Insekten umsirren die von prangenden Sonnenblumen beschatteten Gemüsegärten. Graugrüne Heuhaufen und goldene Korngarben lagern wie ein Heer, das unendliche Weiten durchzogen hat auf den Feldern. Die breiten Äste der Kirsch-, Pflaumen-, Apfel- und Birnbäume, die sich unter der Last ihrer Früchte beugen, der Himmel und sein reiner Spiegel, der Strom, in seiner grünen, stolz strotzenden Umrahmung. Wie voller Wollust und Wonne ist der Sommer in der Ukraine. In solcher Üppigkeit glänzte einer der heißen Augusttage des Jahres 1800, ja, so an die 30 Jahre mögen es her sein, als die Landstraßen schon gegen 10 Werst vor dem Flecken Sorodjinzi von der Volksmenge brodelten, die von allen fernen und nahen Höfen der Umgebung zum Jahrmarkt anrückte. Bereits seit dem frühen Morgen zogen in endloser Reihe Ochsenkarren mit Salz und Fischen durchs Land. Ganze Berge heuumwickelter Töpfe und Geschirre bewegten sich langsam vorwärts und langweilten sich in ihrer dunklen Haft. Denn hier und da guckte eine grell bemalte Schüssel oder ein Mohntopf aus dem hochgespannten Flechtwerk eines Fuhrwerks hervor und lenkte die begierigen Blicke von Liebhabern des Wohllebens auf sich. Viele Vorübergehende sahen voll Neid auf den hochgewachsenen Töpfer, den Inhaber dieser Kostbarkeiten, der gemessenen Schrittes hinter seinen Waren einherging und immer wieder seine vorwitzigen Gecken und Koketten mit dem ihnen verhassten Heu zudeckte. Ein wenig abseits schleppte sich eine von erschöpften Ochsen gezogene und mit Säcken, Hanfseilen, Leinwand und allerlei Hausgerät beladene Fuhre einher, hinter der ihr Besitzer in reinem Leinenhemd und bespritzten Hosen hintrollte. Mit träger Hand wischte er den immer wieder von neuem hervorquellenden Schweiß, der sogar von seinem langen Schnurrbart herabtropfte, aus dem braun verbrannten Gesicht. Jener unerbittliche Barbier, der ungerufen zu jeder Schönen und jedem Krüppel kommt und schon einige tausend Jahre lang das ganze Menschengeschlecht bepudert, hatte ihn in ganze Wolken von Staub gehüllt. Ihm zur Seite trottete eine an den Wagen angebundene Stute, deren demütiges Aussehen die Last der Jahre verriet. Viele Fußgänger, vor allem junge Burschen, griffen nach ihren Mützen, wenn sie an diesem Bauern vorbeikamen. Doch nicht sein grauer Schnurrbart und nicht sein gewichtiger Schritt veranlassten sie dazu. Man brauchte nur die Augen zu heben, um die Ursache dieser Ehrerbietung zu erkennen. Oben auf dem Wagen saß seine hübsche Tochter, mit rundlichem Gesicht, schwarzen, gleichmäßig gebogenen Brauen über den lustigen braunen Augen, sorglos lächelnden, rosigen Lippen und blauen und roten Bändern im Haar, die zusammen mit den langen, aufgesteckten Flechten und einem Feldblumenkranz einer reichen Krone auf dem bezaubernden Köpfchen glichen. Alles schien sie zu unterhalten, alles war ihr wundersam und neu. Die schönen Äuglein liefen unermüdlich von einem Gegenstand zum anderen. Wie sollte sie sich auch nicht freuen? Zum ersten Mal im Leben fuhr sie zum Jahrmarkt, ein 18-jähriges Mädchen, zum ersten Mal auf dem Jahrmarkt. Keiner der Vorübergehenden konnte ahnen, was es sie gekostet hatte, den Vater zu bewegen, dass er sie mitnahm. Von sich aus hätte er es freilich herzlich gern getan, wenn nicht die böse Stiefmutter gewesen wäre. Die hielt ihn so fest in den Zügeln, wie er selber seine alte Stute, welche jetzt zur Belohnung für ihre langen Dienste zum Verkauf auf den Markt geschleppt wurde. Ach, dieses ewig rastlose, nie zu beschwichtigende Weib! Doch wir haben zu erwähnen vergessen, dass auch sie hier zugegen war und ebenfalls oben auf dem Wagen thronte. Sie trug eine auffällige grüne Wolljacke, die, wie um ein Hermelinfell vorzutäuschen, mit kurzen, ob zwar roten, Schwänzchen besetzt war. Ihr bauschiger Rock sah bunt wie ein Schachbrett aus, und die vielfarbige Kattunhaube verlieh ihrem fülligen, geröteten Gesicht eine gewisse Würde. Doch ihre Miene war so hart und abstoßend, dass jedermann rasch seine erschrockenen Blicke von ihr abwandte und auf dem fröhlichen Gesichtchen ihrer Stieftochter verweilen ließ. Vor den Augen unserer Reisenden begann sich allmählich der Ausblick auf den Psjol aufzutun. Aus der Ferne wehte schon ein frischer Hauch herüber, der nach der erschlaffenden, sengenden Glut doppelt wohltat. Zwischen dem dunkel- und hellgrünen Laub der über die Wiese verstreuten Weiden, Birken und Pappeln blitzte ein feuriges, doch kühles Gefunkel. Der Strom entblößte seine silberne Brust, auf die das grüne Baumgelock üppig herabfiel, wie bei einer schönen, eigenwilligen Frau, in jenen berauschenden Stunden, in denen sie ihr stolzes, blendend strahlendes Haupt, ihre lilienweißen Schultern und ihren von dunklen Haarwellen beschatteten Hals im treuen, beneidenswerten Spiegel erblickt, verächtlich ihren Schmuck von sich wirft, zu einem neuen greift und ihren Launen kein Ende weiß. Fast in jedem Jahre verändert so der Strom seine Umgebung, bahnt sich einen neuen Weg und umgibt sich mit neuen, abwechslungsreichen Landschaften. Reihen von Mühlen hoben breite Wellen auf ihre schweren Räder, schleuderten sie wieder mächtig von sich, zerschlugen sie zu Schaum, bestäubten mit ihm die Ufer und erfüllten die ganze Gegend mit ihrem lärmenden Rauschen. Der Wagen mit unseren Reisenden fuhr unterdessen auf die Brücke, und der Strom bot sich ihnen in all seiner Schönheit und Majestät wie eine riesige Spiegelglasfläche dar. Der Himmel, die grünblauen Wälder, die Menschen, die Wagen mit ihren Waren und Geräten, die Mühlen, alles war im Wasser auf einmal umgekehrt zu sehen und bewegte sich, die Füße nach oben, den Kopf nach unten fort, ohne in den schönen blauen Abgrund zu versinken. Das hübsche Mädchen wurde bei diesem wundersamen Anblick nachdenklich und vergaß sogar, die Sonnenblumenkerne aufzuknacken, mit denen sie sich während der ganzen Fahrt eifrig abgegeben hatte. Da hörte sie plötzlich die Worte »Ei, was für ein Prachtmädchen« an ihr Ohr schlagen. Sie blickte sich um und sah einen Haufen Burschen auf der Brücke stehen. Einer von ihnen, sorgfältiger als die anderen gekleidet, mit einem weißen Kittel angetan, eine neue graue Lammfellmütze auf dem Kopf, stemmte die Arme in die Seiten und musterte keck die Vorüberfahrenden. Das Mädchen konnte nicht umhin, sein schönes, sonnenverbranntes Gesicht und seine feurigen Blicke zu bemerken, die sie völlig zu durchdringen schienen, und senkte die Lider beim Gedanken, dass er es gewesen sein mochte, der die von ihr vernommenen Worte ausgerufen hatte. »Ein Prachtmädchen«, fuhr der Bursche im weißen Kittel fort, »meine ganze Wirtschaft gäb ich für einen Kuss von ihr. Doch vor ihr sitzt der Leibhaftige selbst.« Von allen Seiten erhob sich Gelächter. Diese Begrüßung gefiel der aufgeputzten Gattin des langsam ausschreitenden Bauern indessen ganz und gar nicht. Ihre erhitzten Wangen wurden glutrot und ein Geprassel erlesener Worte hagelte auf den Kopf des übermütigen Burschen nieder. »Dass du ersticken mögest, nichtswürdiger Lümmel, ein Topf soll deinem Vater den Schädel zerschmettern, dass er auf dem Eise ausgleite, der verfluchte Antichrist, dass ihm der Teufel in der anderen Welt den Bart absänge.« »Hört nur, wie die zu schimpfen versteht«, rief der Bursche aus, dessen Augen aus ihren Höhlen hervorquollen, so erstaunt war er über die starke Salve dieser unerwarteten Grüße. »Wie wird bloß der 100-jährigen Hexe die Zunge nicht wund von solchen Worten?« »100-jährig«, entfuhr es der bejahrten Schönheit, »du Dreckfink, geh, wasch dich erst einmal, unverschämter Lump, ich kenne deine Mutter nicht, weiß aber, dass sie einen Dreck wert ist, auch dein Vater und deine Tante sind einen Dreck wert, 100-jährig, du Grünschnabel, du Milchbart.« Der Wagen hatte inzwischen das Ende der Brücke erreicht, und die letzten Worte waren nicht mehr deutlich zu verstehen. Doch der Bursche wollte es augenscheinlich nicht dabei bewenden lassen, er ergriff einen Dreckklumpen und warf ihn der Fuhre nach. Der Wurf traf besser, als man gedacht hätte. Die ganze Kattunhaube war mit Kot bespritzt, und das Gelächter der ausgelassenen Zuschauer verstärkte sich. Die dicke Schönheit kochte vor Ingrimm. Da der Wagen sich schon zu weit entfernt hatte, goss sie die Schale ihres Zornes über die unschuldige Stieftochter und den langsamen Gatten aus. Dieser, schon lange an solche Ausbrüche gewöhnt, bewahrte ein beharrliches Stillschweigen und ließ das erregte Gekeife seiner aufgebrachten Frau gleichmütig über sich ergehen. Doch ihre unermüdliche Zunge schnatterte weiter, bis sie endlich an dem in der Vorstadt gelegenen Hause ihres alten Bekannten und Gevatters, des Kosaken Zibul, vorfuhren. Die Begrüßung mit ihm und seiner Sippschaft verscheuchte für eine Weile den unangenehmen Vorfall aus ihrem Kopf. Man begann, vom Jahrmarkt zu sprechen. Und die Reisenden konnten von ihrer langen Fahrt ein wenig ausruhen. »Ihr habt wohl irgendwann einmal das Donnern eines fernen Wasserfalls vernommen. Die ganze Gegend ist voll von seinem Gedröhn, und ein Chaos wundersamer und unbestimmter Laute umwirbelt euch. Nicht wahr? Euch erfassen ganz ähnliche Empfindungen im Strudel eines ländlichen Jahrmarkts. Wenn das ganze Volk zu einem einzigen, gewaltigen Ungeheuer zusammenwächst und mit seinem vielgliedrigen Leibe auf dem Dorfplatz und in den engen Gassen schreit, johlt und heult. Lärm, Geschimpf, Gemu, Geblöke, Brüll, alles fließt zu einem ununterscheidbaren, misstönenden Geräusch zusammen. Rinder, Säcke, Heu, Zigeuner, Kochgeschirre, Weiber, Pfefferkuchen, Mützen, alles umringt euch grell, bunt, ungefüge und sticht euch in die Augen. Vielstimmige Reden und Ausrufe ersäufen einander. Kein Wort vermag sich aus dieser Sintflut zu retten. Kein Schrei ist deutlich zu vernehmen. Nur die Handschläge der Verkäufer und Käufer sind überall zu hören. Wagen krachen aufeinander, Eisenstangen klirren, Bretter poltern auf den Boden und der betäubte Kopf weiß nicht, wohin er sich wenden soll. Unser zugereister Bauer mit seiner schwarzbrauigen Tochter trieb sich schon lange im Volksgewühl herum, trat an einen Wagen, betastete die Waren auf einem anderen und erkundigte sich nach den Preisen, indessen seine Gedanken unaufhörlich um die 10 Säcke Weizen und um die alte Stute kreisten, die er hier verkaufen wollte. Dem Gesichte der Tochter war es anzusehen, dass es ihr nicht sonderlich angenehm war, sich an den Wagen mit Mehl und Weizen herumdrängen zu müssen. Es zog sie dorthin, wo unter leinenen Zeltdächern rote Bänder, Ohrringe, Zinn- und Messingkreuze und Schaudukaten verlockend ausgehängt waren. Indessen gab es auch hier allerlei zu beobachten. Es belustigte sie aufs Höchste, wie ein Zigeuner und ein Bauer sich wechselseitig klatschend auf die Hände schlugen und dabei selber vor Schmerz aufheulten. Wie ein betrunkener Jude einem Frauenzimmer von hinten ein Bein stellte. Wie erboste Händler einander mit Flüchen und Krebsen bewarfen. Wie ein Moskowiter mit der einen Hand seinen Ziegenbart strich, mit der anderen... Doch da fühlte sie, wie jemand sie am gestickten Ärmel ihrer Jacke zupfte. Sie wandte sich um, und der Bursche im weißen Kittel mit den feurigen Augen stand vor ihr. In ihren Adern zuckte es, und ihr Herz begann so heftig zu pochen wie noch nie, bei keiner Freude und bei keinem Kummer. Beklommen und selig zugleich vermochte sie sich nicht zu erklären, was mit ihr vor sich ging. »Hab keine Angst, mein Herz, hab keine Angst«, flüsterte er ihr zu und nahm sie bei der Hand, »ich will dir nichts Böses sagen.« »Vielleicht ist's wahr, dass du mir nichts Böses sagen willst«, dachte die Schöne bei sich selbst, »nur ist mir so wunderlich ums Herz. Gewiss, das ist der arge Feind. Ich weiß ja selbst, dass sich das nicht gehört. Doch habe ich nicht die Kraft, meine Hand vorzuziehen.« Der Vater sah sich nach ihr um und wollte ihr etwas zurufen, doch da hörte er neben sich das Wort Weizen fallen. Und dieses magische Wort veranlasste ihn, sich zwei laut miteinander streitenden Händlern zuzugesellen. Wie festgebannt vermochte er sich, um nichts anderes mehr zu kümmern. Die Händler aber sprachen wie folgt über den Weizen. »Du meinst also, Landsmann, dass wir unseren Weizen schlecht losschlagen werden?« sagte ein Mann, der nach einem zugereisten Kleinbürger aus irgendeiner unbedeutenden Ortschaft aussah und dessen Beine in abgetragenen, teerbeschmutzten und fettigen Pluderhosen staken, zu einem anderen in einem blauen, geflickten Kittel und mit einer erschrecklich großen Beule auf der Stirn. »Da gibt's nichts zu meinen. Ich lege mir eine Schlinge um den Hals und lasse mich dort an jener Eiche baumeln wie eine Wurst in der Weihnachtsstube, wenn wir auch nur einen Scheffel verkaufen.« »Wen willst du zum Narren machen, Landsmann?« entgegnete der in den Pluderhosen. »Ich sehe hier keine andere Weizenzufuhr als die unsrige.« »Redet, was ihr wollt«, dachte der Vater unserer Schönen, der sich kein Wort des Gesprächs entgehen ließ. »Ich habe 10 Säcke vorrätig.« »Ja, das ist nun einmal so, wenn die Teufelsbrut ihre Finger im Spiel hat. Da kannst du auf so viel Gewinn hoffen wie von einem ausgehungerten Moskowiter«, gab der Mann mit der Beule auf der Stirn rätselhaft zurück. »Was für eine Teufelsbrut«, frug der in den Pluderhosen. »Hast du denn noch nicht gehört, was sich das Volk hier erzählt?« fuhr der Mann mit der Beule auf der Stirn fort und schaute seinen Gesprächspartner mit grämlichen Augen schief an. »Nun? Und?« »Nun eben, der Assessor, möge er sich nie mehr die Lippen nach einem herrschaftlichen Sliwowitz abwischen, hat einen verwunschenen Platz für den Jahrmarkt bestimmt. Kein Körnchen wirst du hier loswerden, und wenn du zerspringst. Siehst du die alte morsche Scheune dort, gleich unterhalb des Hügels?« Hier rückte der neugierige Vater unserer Schönen noch näher heran und war jetzt ganz Ohr geworden. »In jener Scheune treibt der Teufel sein Unwesen. Noch bei jedem Jahrmarkt, der auf diesem Platz abgehalten wurde, hat es ein Unglück gegeben. Da ging hier gestern spätabends der Gemeindeschreiber vorbei. Und was glaubst du, sah er aus der Dachluke hervorschauen? Eine Schweineschnauze, die so grässlich grunzte, dass es ihm kalt über den Rücken lief. Pass nur auf, ehe du es dich versiehst, taucht hier wieder der rote Kittel auf.« »Wie, der rote Kittel? Was ist das?« Dem neugierigen Zuhörer begannen sich die Haare zu sträuben. Angstvoll blickte er sich um und sah seine Tochter in enger Umarmung mit einem jungen Burschen ruhig dastehen. Unbekümmert um alle Kittel in der Welt schien sich das Paar gleichsam verliebte Lieder zuzusingen. Dieser Anblick verscheuchte alle Angst des Alten und ließ ihn zu seiner früheren Sorglosigkeit zurückkehren. Hey, Landsmann, ich sehe, du verstehst dich meisterhaft aufs Umarmen. Ich habe erst am 4. Tag nach der Hochzeit meine selige Schwerska umarmen gelernt. Und auch das nur dank meinem Gevatter, der es mich als Brautführer gelehrt hatte.« Der Bursche spürte sofort, dass es mit dem Vater seiner Liebsten nicht allzu weit her war, und begann sich einen Plan zu machen, wie er ihn auf seine Seite bringen könnte. »Guter Mann, du kennst mich sicher nicht. Ich aber habe dich gleich erkannt.« »Wirklich? Das kann schon sein.« »Willst du, so kann ich dir deinen Vor- und Vatersnamen sagen und noch allerlei anderes. Du bist Solopi Cerevic.« »Richtig, Solopi Cerevic.« »Und jetzt schau mich mal gut an. Erkennst du mich immer noch nicht?« »Nein, ich erkenne dich nicht. Nimm's nicht für ungut, aber ich habe in meinem Leben schon so viele Schnauzen gesehen, dass der Teufel sie alle im Gedächtnis behalten mag.« »Schade nur, dass du dich nicht an Golopukpenkos Sohn erinnerst.« »Ach, du bist der Sohn Ochrims? Wer denn anders? Ich könnte sonst nur der kahlköpfige Gott sei bei uns sein, wenn nicht der Sohn Ochrims.« Da griffen die beiden nach ihren Mützen und küssten sich zur Begrüßung. Golopupenkos Sohn beschloss sofort, keine Zeit zu verlieren und seinen neuen Bekannten zu überrumpeln. »Nun, Solopje, wie du siehst, haben deine Tochter und ich uns lieb gewonnen und möchten für immer zusammenbleiben.« »Nun, was meinst du, Paraska?« sagte Cerevic und wandte sich lachend an seine Tochter. »Vielleicht ist's tatsächlich so, dass ihr beide, wie man so sagt, gewissermaßen auf einer Wiese weiden sollt, wie? Mit Handschlag. Gut, mein neugebackener Schwiegersohn. Darauf müssen wir eins trinken gehen.« Alle drei saßen bald darauf unter dem Zelt der bekanntesten, von einer Jüdin bewirtschafteten Jahrmarktsschenke, die mit einer ganzen Flottille von Krügen, Flaschen und Kruken jeder Art und jeden Jahrgangs ausgestattet war. »Ein Draufgänger bist du. Dafür lieb ich dich«, rief der schon ein wenig angeheiterte Tscherevik aus, als er sah, wie sein künftiger Schwiegersohn sich einen Krug, der ein halbes Quart fasste, mit Schnaps vollschenkte, ihn in einem Zuge bis auf den Grund leerte und dann zerschmetterte, dass die Scherben nur so herumflogen. »Was sagst du, Paraska? Das ist ein Bräutigam, den ich dir zugeführt habe. Schau nur, schau, wie der saufen kann!« Lachend schwankte er mit der Tochter zu seinem Wagen zurück. Der Bursche aber schlenderte zu den Ständen mit Schnitt und Schmuckwaren, wo selbst Kaufleute aus Gudjutsch und Mirgorod, den beiden bedeutendsten Städten des Gouvernements Poltawa, ihren Handel trieben. Er hielt nach einer schönen, messingbeschlagenen Pfeife, einem rotgeblümten Tuch, einer Mütze und anderen Brautgeschenken für seinen Schwiegervater und für alle, denen er etwas zu schenken hatte, Ausschau. »Nun, Frau, ich habe für das Töchterchen einen Freier gefunden.« »So? Als ob's jetzt nichts Besseres zu tun gäbe, als nach Freiern herumzusuchen. Ein Tropf bist du und bleibst dein Leben lang ein Tropf. Das scheint dir schon an der Wiege so gesungen worden zu sein. Wo steht's denn geschrieben? Seit wann ist's erhört, dass man heutzutage den Freiern nachläuft? Lieber hättest du daran denken sollen, wie du deinen Weizen loswirst. Das wird mir ein schöner Bräutigam sein, der verlumpteste aller Halunken.« »Keine Rede von verlumpt. Du hättest sehen sollen, was das für ein Bursche ist. Sein Kittel allein ist teurer als deine grüne Jacke und deine roten Stiefel zusammengenommen. Und wie er erst seinen Schnaps auspfeift. Der Teufel hol dich und mich, wenn ich in meinem Leben je einen jungen Burschen gesehen habe, der so wie er ein halbes Quart in einem Zuge, ohne eine Miene zu verziehen, in sich hineinschüttet.« »Da haben wir's. Jeder Sauf-Aus- und Tagedieb ist ein Mann nach deinem Herzen. Wetten möchte ich, dass es derselbe Nichtsnutz ist, der auf der Brücke hinter uns her war. Schade, dass er mir bis jetzt nicht unter die Finger geraten ist. Er hätte sein blaues Wunder erleben können.« »Mag er's doch gewesen sein, Sirvia. Darum ist er doch noch lange kein Nichtsnutz.« »Kein Nichtsnutz? Ach du hirnloser Tropf! Hat man so etwas gehört? Kein Nichtsnutz? Wohin hast du mit deinen blödsinnigen Augen geglotzt, als wir bei den Mühlen vorbeifuhren? Vor deiner tabakbeschmutzten Nase beschimpft man dein Weib, und du sagst, es sei dir einerlei. Dabei ist doch nichts Schlimmes. Der Junge ist ein Prachtmensch. Höchstens, dass er dir deine Schnauze mit Mist zugegleistert hat.« »Ah, ich sehe, du willst mich nicht zu Ende sprechen lassen. Was soll das heißen? Wann hast du das je gewagt? Du hast dich wohl schon vollgesoffen und nichts verkauft.« Hier erst merkte Tscherevik, dass er über das Ziel hinausgeschossen hatte, und bedeckte rasch seinen Kopf mit den Händen, da er ohne Zweifel annehmen musste, dass seine ergrimmte Lebensgefährtin ihm mit ihren ehelichen Krallen in die Haare fahren würde. »Da haben wir's. Die Hochzeit ist beim Teufel«, dachte er, und wich dem heftigen Ansturm der Gattin aus. »Für nichts und wieder nichts werde ich einem braven Menschen absagen müssen. Ach du lieber Herrgott, womit plagst du uns, arme Sünder? Auch ohnehin gibt's genug Mist auf der Welt, und du musstest noch die Weiber erschaffen.« Zerstreut blickte der Bursche im weißen Kittel, bei seinem Wagen hockend, auf das ihn dumpf umlärmende Volksgetriebe. Die müde Sonne schied von der Welt, nachdem sie den ganzen Morgen und Mittag geglüht hatte, und der Tag erlosch in einem grellen, verführerischen Rot. Blendend glänzten die Spitzen der weißen Zelte und Stände, von einem feurig-rosigen Leuchten überschimmert. Die Scheiben der zu Haufen aufgeschichteten Fensterrahmen brannten. Die grünen Flaschen und Gläser auf den Tischen der Schankwirte verwandelten sich in flammendes Licht. Die Berge von Melonen, Arbusen und Kürbissen schienen wie aus Gold und dunklem Kupfer gegossen. Der Lärm nahm wesentlich ab und wurde immer dumpfer. Die ermatteten Zungen der Händler, Bauern und Zigeuner regten sich langsamer und träger. Irgendwo funkelte ein Feuer auf, und der duftende Dampf von kochenden Klößen zog durch die stiller gewordenen Straßen. »Worüber grämst du dich, Gritzko?« rief ein langer, sonnenverbrannter Zigeuner aus und schlug den Burschen auf die Schulter. »Gib mir die Ochsen für 20 ab.« »Ach, die Ochsen, immer diese Ochsen. Eurem Volk steht der Sinn immer nur nach dem Profit. Ihr denkt an nichts anderes, als ehrliche Leute übers Ohr zu hauen.« »Pfui, Teufel! Bei dir scheint's in allem Ernst nicht mehr ganz richtig im Kopf zu sein, oder ärgerst du dich vielleicht darüber, dass du dir eine Braut angehängt hast?« »Nein, ich bin nicht so. Ich halte mein Wort. Was ich einmal gesagt habe, soll für immer gelten. Doch dieser alte Trottel, dieser Tscherevik, hat nicht für einen halben Groschen Gewissen, verspricht etwas und nimmt's wieder zurück. Ihm kann man schließlich keinen Strick daraus drehen. Er ist ein Klotz und fertig. Hinter allem steckt aber die alte Hexe, der wir Burschen es heute auf der Brücke ordentlich gegeben haben. Wenn ich der Zar oder sonst ein großes Tier wäre, ich würde als erster alle diese Schwachköpfe aufhängen, die sich von den Weibern satteln lassen. Gibst du mir die Ochsen für 20, wenn wir Tscherevik herumkriegen, dass er dir deine Paraska gibt? Gritzko musterte ihn zweifelnd und unentschlossen. In den braunen Gesichtszügen des Zigeuners lauerte etwas Bösartiges, Bissiges, Niedriges und zugleich Hochmütiges. Wer ihn ansah, musste sich gestehen, dass in dieser seltsamen Seele großartige Eigenschaften durcheinander brodelten, für die es indessen auf dieser Welt nur einen Lohn gibt, den Galgen. Der Mund, der zwischen der Nase und dem spitzen Kinn ganz eingesunken schien, die kleinen, doch lebhaften und feurigen Augen, das Aufblitzen immer neuer, wechselvoller Absichten in seinem Gesicht, alles das verlangte nach einem besonderen, zu ihm passenden Kostüm, das er denn auch wirklich trug. Der dunkelbraune Kaftan, von dem man das Gefühl hatte, er würde sich bei der geringsten Berührung in Staub verwandeln. Die in langen Strähnen über seine Schultern herabfallenden Haare, die Schuhe an den nackten, braunen Füßen, alles schien ihm wie angewachsen zu sein und zu seiner Natur zu gehören. »Nicht für 20, sondern für 15 gebe ich dir die Ochsen ab, wenn du Wort hältst«, sagte Gritzko schließlich und ließ ihn nicht aus den Augen. »Für 15? Nun gut. Denk daran und vergiss es nicht. Für 15. Hier hast du einen blauen als Anzahlung.« »Und wenn du mich beschwindelst?« »Wenn ich dich beschwindle, ist das Handgeld dein.« »Gut, schlag ein.« »Recht so.« »Hierher, Athanasius Iwanowitsch. Hier ist der Zaun etwas niedriger. Steigt herüber und habt keine Angst. Mein alter Tropf übernachtet mit seinem Gevatter heute unter dem Wagen, damit ihn die Moskowiter nicht fortstibitzen.« So zärtlich ermunterte die strenge Lebensgefährtin Solopi Tscherewiks einen ängstlich sich am Zaun herumdrückenden Popensohn, der jetzt eilig auf die Staketen kletterte und dort, einem schmalen Schreckgespenst ähnlich, lange unschlüssig festhing und mit den Augen abmaß, wohin er am besten abspringen könnte. Endlich entschloss er sich, machte einen Fehlsprung und fiel geräuschvoll ins Gras. »Ach, ach, was für ein Unglück! Habt ihr euch am Ende wehgetan? Habt ihr Schaden genommen? Habt ihr euch, Gott bewahre, den Hals gebrochen?« »Sst, es macht nichts, liebste Schavrionna Nikiforowna«, flüsterte der Popensohn und erhob sich wieder auf seine schmerzenden Füße. »Abgesehen natürlich von den Kratzern durch die Nesseln, dieses schlangengleiche Kraut, wie der hochselige Protopop sie zu nennen liebte.« »Kommt jetzt ins Haus, niemand ist da. Ich hatte schon geglaubt, Athanasius Iwanowitsch, dass euch das Reißen oder ein Magendrücken befallen hätte. Ihr kamt und kamt nicht. Wie geht's euch denn? Ich hörte, euer Vater habe allerlei angenehme und nützliche Geschenke erhalten.« »Hat nichts auf sich, Schawronja Nikiforowna, wertloses Zeug. Während der ganzen Fastenzeit hat Väterchen nur 15 Sack Korn, 4 Sack Hirse und gegen 100 Brotlaibe bekommen. Wenn man die Hühner erwähnen will, so sind's auch nicht mehr als 50 Stück gewesen, und die Eier waren größtenteils faul. Die wahrhaft süßen Gaben kann ich, bildlich gesprochen, nur von euch erhalten, Schawronja Nikiforowna«, fügte er hinzu, blickte sie schmelzend an und rückte näher. »Da habt ihr meine Gaben, Athanasius Iwanowitsch«, sagte sie, während sie einige Schüsseln auf den Tisch stellte und dann mit gezierter Verlegenheit ihre Jacke zuknöpfte. als ob sie sie vorher nicht absichtlich aufgeknöpft hätte. Da sind Quarkkuchen, Weizenbrötchen, Krapfen und Fischklöße. Wetten wir, dass das alles von den geschicktesten Händen aus Evas Geschlecht zubereitet worden ist, sagte der Popensohn, fiel über die Fischklöße her und zog mit der anderen Hand die Krapfen heran. Ach, Schawronja Nikiforowna, mein Herz erwartet von euch noch viel süßere Speisen als diese Krapfen und Klöße. Da weiß ich aber nun wirklich nicht, nach welcher Speise es euch noch verlangt, Athanasius Iwanowitsch, sagte die beleibte Schöne, die so tat, als verstünde sie ihn nicht. Natürlich nach eurer Liebe, unvergleichliche Schawronja Nikiforowna, flüsterte der Popensohn, in der einen Hand einen Quarkkuchen haltend, mit der anderen ihre fetten Hüften tätschelnd. »Gott weiß, was ihr euch alles ausdenkt, Athanasius Iwanowitsch«, kicherte Tschivria und senkte schamhaft ihre Augenlider. »Am Ende fällt's euch sogar noch ein, mich küssen zu wollen.« »Was das angeht, so will ich euch etwas aus meinem Leben berichten«, schwadronierte der Popensohn, »als ich sozusagen noch auf dem Seminar studierte. Ich erinnere mich daran so deutlich, als wäre es erst gestern gewesen, da...« In diesem Augenblick hörte man draußen die Hunde bellen. Und gleich darauf pochte es an die Tür. Tschivria lief eilig hinaus und kehrte ganz bleich zurück. »Nun, Athanasius Iwanowitsch, da sitzen wir beide schön in der Patsche. Ein ganzer Haufen von Menschen lärmt am Tor, und ich glaubte auch, die Stimme des Gevatters zu erkennen.« Dem Popensohn blieb der Quarkkuchen im Halse stecken. Die Augen quollen ihm aus den Höhlen, als hätte sich bei ihm ein Sendling aus der anderen Welt zum Besuch angemeldet. »Kriech da hinauf!« schrie die aufgeregte Tschivria und wies auf die Bretter, die dicht unter der Decke über zwei Balken lagen und mit allerhand Gerümpel vollgekramt waren. Die Gefahr verlieh unserem Helden Mut. Er kletterte auf den Ofen und kroch von dort aus vorsichtig auf die Bretter. Tschivria aber lief wie ohne Besinnung zum Tor, denn das Pochen wiederholte sich immer heftiger und ungeduldiger. Auf dem Jahrmarkt war etwas Erstaunliches vor sich gegangen. Überall hatte sich das Gerücht verbreitet, der rote Kittel habe sich zwischen den Wagen gezeigt. Er sei einer alten Brezelverkäuferin in Gestalt eines Schweins erschienen, das ständig an den Wagen herumschnüffle und etwas zu suchen schiene. Die Kunde davon war rasch vom einen Ende des Lagers zum anderen gelaufen, und alle hatten es für ein Verbrechen gehalten, nicht daran zu glauben, obwohl die Brezelverkäuferin, deren fliegender Stand sich dicht neben der Schenke befand, dort so ausgiebig Stärkung gefunden hatte, dass sie schon den ganzen Tag sinnlose Verbeugungen gemacht und mit ihren Füßen Figuren beschrieben hatte, die den Formen ihrer leckeren Waren ähnelten. Hierzu gesellten sich noch die übertriebenen Geschichten von der wunderlichen Erscheinung, die der Gemeindeschreiber gestern Abend in der verfallenen Scheune gesehen haben wollte, so dass sich bei Einbruch der Nacht alle näher aneinander drängten. Die Ruhe war gestört, und die Angst hatte jeden daran gehindert, die Augen zu schließen. Die weniger Wagemutigen begaben sich, sofern sie sich mit Nachtlagern in den Hütten versehen hatten, nach Hause. Zu diesen gehörte auch Tscherewik mit seinem Gevatter und seiner Tochter. Zusammen mit vielen anderen, die sich selber unaufgefordert zu Gast geladen, vollführten sie jenen wilden Lärm, der unsere Tschivria in solche Aufregung versetzt hatte. Der Gevatter war bereits recht angetrunken, was sich schon dadurch kundtat, dass er mit dem Wagen zweimal um den ganzen Hof herumfahren musste, ehe er seine eigene Hütte fand. Auch die übrigen Gäste hatten schon ihr Teil weg und traten ohne weitere Zeremonie noch vor dem Wirte ein. Die Gemahlin unseres Tscherewik saß wie auf Nadeln da, als die Leute in allen Ecken der Hütte herumzulungern begannen. »Nun, Gevatterin«, schrie der eintretende Hausherr, »schüttelt dich immer noch das Fieber?« »Ja, mir ist übel«, antwortete Tschivria und schaute besorgt nach den Brettern unter der Decke. »Also schaff mal das Fässchen vom Wagen herein, Frau«, rief der Gevatter seiner Ehegenossin zu, die mit ihm gekommen war, »wir wollen eins mit den guten Leuten da trinken.« »Denn die verdammten Weiber haben uns einen Schrecken eingejagt, dass man sich schämen muss, auch nur davon zu sprechen. bei Gott, Brüder, wir haben uns ganz ohne Grund heimbegeben«, fuhr er fort und nahm einen Schluck aus seinem tönenden Krug. »Ich setze meine neue Mütze zum Pfand, wenn das nicht ein Streich der Weiber gewesen ist, die sich über uns lustig machen wollten. Und selbst wenn es wirklich der Satan gewesen sein sollte. Was ist schließlich der Satan? Spuckt ihm auf den Kopf. Wenn er zum Beispiel hier in diesem Augenblick vor mir erschiene, ich will ein Hundesohn sein, wenn ich ihm nicht einen Nasenstüber versetze.« »Warum bist du denn auf einmal so bleich geworden?« schrie einer der Gäste, der einen ganzen Kopf höher als die anderen war und sich gern als Held aufspielte. »Ich? Gott sei mit euch, das habt ihr wohl geträumt.« Die Gäste johlten. Ein selbstzufriedenes Lächeln spielte um die Lippen des wortgewaltigen Prahlers. »Warum sollte er denn gerade jetzt erblasst sein?« fiel ein anderer ein. »Seine Wangen sind wie Mohn aufgeblüht. Jetzt ist er kein Zibulja, keine Zwiebel mehr, sondern eine rote Rübe. Oder noch besser, der rote Kittel selbst, der die Leute so in Schrecken versetzt hat.« Ein Fässchen rollte über den Tisch und ließ die Gäste noch übermütiger werden. Da machte sich unser Tscherevik, den schon lange der Gedanke an den roten Kittel stach und seinem neugierigen Sinn keine Minute Ruhe gönnte, an den Gevatter heran. »Sei so lieb, Gevatter, und erzähle mir, was es damit für eine Bewandtnis hat. Ich frage und frage, und niemand will mir über den roten Kittel Bescheid geben. Was ist das für eine Geschichte?« »Ach, Gevatter, eigentlich gehört sie's nicht, zur Nachtzeit davon zu sprechen. Doch weil du es bist und weil die guten Leute«, dabei wandte er sich an die anderen Gäste, »ebenso vor Neugierde zu brennen scheinen wie du, so will ich euch den Gefallen tun. Also gut, hör zu.« Er kratzte sich zuerst an der Schulter, wischte sich dann das Gesicht mit dem Rockschoß ab, legte beide Hände auf den Tisch und begann. »Einmal wurde ein Teufel, was er verschuldet haben mochte, kann ich bei Gott nicht sagen, aus der Hölle vertrieben.« »Wieso, Gevatter?« unterbrach ihn Tscherevik. »Wie kann es geschehen, dass man einen Teufel aus der Hölle jagt?« »Tja, was ist da zu machen, Gevatter? Hat man ihn hinausgejagt, so hat man ihn hinausgejagt, wie ein Bauer seinen Hund aus der Hütte jagt. Vielleicht war die Versuchung an ihn herangetreten, irgendein gutes Werk zu tun. Da hat man ihm eben die Tür gewiesen. Der arme Teufel bekam nun solch ein Heimweh nach der Hölle, solch ein Heimweh, dass er am liebsten nach einer Schlinge gesucht hätte, um sich aufzuhängen. Was tut man in solch einem Fall? Man verlegt sich vor Gram aufs Saufen. Er nistete sich also in jener verfallenen Scheune am Fuße des Hügels ein, die du vorhin gesehen hast, und an der kein guter Mensch vorbeigeht, ohne sich durch das Schlagen des Heiligen Kreuzes gebührend geschützt zu haben. Da hauste er nun und wurde zu einem solchen Saufaus, wie du selbst unter den jungen Burschen kaum einen findest. Vom Morgen bis zum Abend wusste er nichts Besseres anzufangen, als in der Schenke zu sitzen. Hier unterbrach der genaue Tscherevik von Neuem den Erzähler. »Gott weiß, was du da redest, Gevatter. Wie ist es denn möglich, dass es jemand gibt, der einem Teufel erlaubt, die Schenke zu betreten? Er ist doch Gott sei Dank an seinen Krallen und an seinen Hörnern auf dem Kopf zu erkennen. Das ist ja eben die Geschichte, dass er eine Mütze trug und Handschuhe angezogen hatte. Wie kann ihn da jemand erkennen? Er soff und soff, bis er all sein Geld versoffen hatte. Der Schenkwirt kreidete es ihm lange an, doch schließlich wollte er ihm nichts mehr borgen. Da sah sich der arme Teufel genötigt, dem Juden, der damals die Schankwirtschaft auf dem Jahrmarkt innehatte, seinen roten Kittel für ein Drittel des Preises als Pfand zu hinterlassen. Er versetzte ihn also und sagte, »Pass auf, Jud, ums Jahr komme ich wieder zurück und hol den Kittel. Hüt ihn gut.« Und schon war er verschwunden, als wäre er ins Wasser gefallen. Der Jude untersuchte und befühlte den Kittel. »Das war ein Tuch. So eins treibst du nicht einmal in Mirgorod auf. Das Rot leuchtete wie Feuer, dass du dich gar nicht satt daran sehen konntest. Es verleidete dem Juden, die festgesetzte Frist abzuwarten. Er kratzte sich an seinen Peisaken, und es gelang ihm, einem durchreisenden Pan an die 5 Goldstücke dafür aus der Nase zu ziehen. Die Frist war ihm ganz aus dem Gedächtnis entschwunden. Da trat einmal um die Nachmittagsstunde ein Fremder bei ihm ein. »Nun, Jud, gib mir meinen Kittel zurück.« Der Jude hatte ihn zuerst wirklich nicht erkannt. Aber dann, als er sich seiner wieder erinnerte, leugnete er, ihn je gesehen zu haben. »Was für ein Kittel! Ich habe keinen Kittel. Ich weiß nichts von deinem Kittel.« Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, zog der Fremde ab. Doch am Abend, nachdem der Jude sein Hundeloch schon verschlossen und das Geld in die Kisten und Kasten verteilt hatte, hörte er, gerade als er sich ein weißes Leintuch umgetan, um auf jüdische Art zu beten, plötzlich ein Geräusch. Er blickte auf, und was sah er? Zu allen Fenstern schauten Schweineschnauzen herein. In diesem Augenblick war wirklich ein Geräusch zu hören, das einem Grunzen gar nicht ganz unähnlich klang. Dem Erzähler trat der Schweiß auf die Stirn. »Was gibt's?« fuhr Tscherevik erschrocken auf. »Ach, nichts«, antwortete der Gevatter, schlotterte aber am ganzen Körper. »Oh«, rief einer der Gäste, »sagtest du etwas?« »Nein.« »Was hat denn da eben gegrunzt?« »Gott weiß, was uns so durcheinander gebracht hat, da ist ja nichts.« Alle sahen sich ängstlich um. Einige begannen, in den Ecken herumzusuchen. Chivria war mehr tot als lebendig. »Ach, ihr alte Weiber seid ihr, nichts als alte Weiber«, stieß sie verächtlich hervor. »Ihr wollt euch als Kosaken und Männer aufspielen. Flachskämme sollte man euch in die Hand geben und euch hinter den Spinnrocken setzen. Da hat einer von euch, Gott verzeih's ihm, einen Wind fahren lassen oder eine Bank hat geknarrt und ihr fahrt aus der Haut wie Verrückte.« Diese Zurechtweisung beschämte unsere Helden und gab ihnen wieder neuen Mut. Der Gevatter nahm einen Schluck aus seinem Krug und setzte seine Erzählung fort. Der Jude war vor Schreck fast tot. Doch die Schweine krochen auf Beinen lang wie Stelzen durch die Fenster herein. Mit 3 geschwänzten Peitschen machten sie ihn wieder lebendig und ließen ihn höher springen als bis zu diesem Balken da oben. Da fiel er in die Knie und gestand alles. Der Kittel allerdings war nicht mehr herbeizuschaffen. Den Pan, der ihn erworben, hatte irgendein Zigeuner auf der Straße beraubt und den Kittel an eine reisende Händlerin losgeschlagen. Diese brachte ihn hierher, nach Sorocinci, auf den Jahrmarkt. Doch von da an wollte niemand mehr etwas bei ihr kaufen. Die Händlerin wunderte sich, grübelte und grübelte und hatte es endlich herausgefunden, gewiss war der Kittel an allem schuld. Nicht umsonst hatte sie, als sie ihn einmal anprobierte, deutlich gespürt, wie etwas sie in einem fort drückte. Ohne viel nachzudenken und daran herumzurätseln, warf sie ihn ins Feuer. Doch das Teufelsgewand wollte nicht brennen. »Ein Satansgeschenk ist das«, sagte sie sich und kam auf den Einfall, den Kittel einem Bauern, der mit Butter handelte, unter den Wagen zu schieben. Der Tropf freute sich noch darüber, als er ihn fand. Doch seine Butter nahm ihm von nun an niemand mehr ab. »Den Kittel haben mir arglistige Hände zugesteckt«, dachte er, griff nach einer Axt und hieb ihn in kleine Stücke. Aber siehe da, ein Stück kriecht zum anderen, und der Kittel ist wieder ganz. Da schlug der Bauer das Zeichen des Kreuzes, hieb mit der Axt noch einmal zu, verstreute dann die Stücke heimlich über den ganzen Jahrmarkt und fuhr wieder heim. Und von da an treibt sich der Teufel mit der Schweineschnauze jedes Jahr, gerade zur Jahrmarktszeit, hier auf dem Platze herum, grunzt und sucht die Stücke seines Kittels zusammen. Es heißt, dass ihm jetzt nur noch der linke Ärmel fehle. Die Leute bekreuzigen sich vor jenem Orte. Und es sind nun bald 10 Jahre her, dass kein Jahrmarkt mehr auf ihm abgehalten wurde. Da hat dieses Mal der Leibhaftige selber den Assessor geritten, den ja... Die andere Hälfte des Wortes erstarb auf den Lippen des Erzählers. Das Fenster klirrte, die Scheiben zersprangen und eine grausige Schweineschnauze schaute augenrollend herein, als wenn sie sagen wollte, »Ja, was treibt ihr denn hier, meine Guten?« Bleiches Entsetzen erfasste alle Anwesenden. Der Gevatter verwandelte sich offenen Mundes in Stein. Seine Augen traten so weit hervor, dass sie schießen zu wollen schienen. Die gespreizten Finger erstarrten unbeweglich in der Luft. Der lange Brahmarbas, der kurz vorher noch so mutig getan, sprang vor unüberwindlicher Angst fast bis an die Decke und zerschlug sich den Kopf an den Balken. Die Bretter, die auf ihnen lagen, verschoben sich und der Popensohn kollerte donnernd zu Boden. »Ei, ei, ei!« schrie jemand verzweifelt auf, warf sich auf die Bank und zappelte mit Armen und Beinen. »Rettet mich!« gurgelte ein anderer und bedeckte das Gesicht mit seinem Schafpelz. Der Gevatter, durch diesen zweiten Schreck aus seiner Erstarrung erwacht, versteckte sich mit zuckenden Gliedern unter dem Rock seiner Frau. Der lange Brahmabas kroch ins enge Ofenloch und schlug selber die Klappe hinter sich zu. Tscherevik sprang, wie mit kochendem Wasser begossen, auf, stülpte sich statt der Mütze einen Kochtopf über den Schädel, stürzte zur Tür hinaus und rannte, ohne den Boden unter seinen Füßen zu spüren, wie ein Irrsinniger durch die Straßen, bis die Erschöpfung ihn zwang, seinen rasenden Lauf zu hemmen. Schon wäre er, von seiner letzten Kraft verlassen, beinahe umgesunken, als er plötzlich ihm nachjagende Schritte zu hören glaubte, sein Atem stockte. »Der Teufel! Der Teufel!« brüllte er besinnungslos, verdreifachte seine Kräfte und fiel im nächsten Augenblick ohnmächtig zu Boden. »Der Teufel! Der Teufel!« schrie es hinter ihm, und er fühlte nur noch, wie sich etwas lärmend über ihn wälzte. Dann schwand sein Bewusstsein, und er blieb wie der schaurige Bewohner eines engen Grabes, stumm und steif, mitten auf der Straße liegen. »Hast du gehört, Vlas?« rief einer der Zigeuner, die im Freien übernachteten. »Hier hat irgendwo jemand Teufel geschrien?« »Was kümmert's mich?« knurrte ein anderer Zigeuner, der neben ihm lag, und streckte seine Glieder. »Meinetwegen hätte er nach dessen ganzer Sippschaft schreien können.« Er schrie aber so, als ob man ihn abwürgte. Ach, was sich ein Mensch im Traum nicht alles vormacht. »Wie du willst. Immerhin sollte man nachschauen. Schlag einmal Feuer.« Der andere Zigeuner erhob sich murrend, ließ zweimal Feuerfunken vor sich aufblitzen, blies den Zunder an und machte sich das übliche ukrainische Tranlämpchen in der Hand mit auf den Weg, um seinem Genossen zu leuchten. »Halt! Hier liegt jemand. Leuchte hierher.« Andere gesellten sich zu ihnen. »Was liegt da, Vlas?« »Es scheint, dass es zwei Menschen sind. Der eine oben, der andere unten. Wer von ihnen der Teufel ist, lässt sich nicht ausmachen.« »Wer liegt denn oben?« »Ein Frauenzimmer.« »Das ist dann ganz gewiss der Teufel.« Das allgemeine laute Gelächter weckte fast die ganze Straße auf. »Ein Frauenzimmer ist auf einen Mann gekrochen. Die versteht zu reiten«, rief jemand von den Umstehenden. »Schaut her, Brüder«, rief ein anderer und hob einen Scherben des Kochtopfs auf, von dem nur noch die andere Hälfte auf dem Kopfe Tscherewiks ganz geblieben war. »Was für eine Mütze sich der Kerl da aufgesetzt hat!« Der immer mehr anschwellende Lärm und das Gelächter riefen unsere beiden Toten, Tscherewik und Chivria, wieder ins Leben zurück. Noch ganz benommen vom ausgestandenen Schrecken schauten sie voller Entsetzen mit starren Augen auf die braunen Gesichter der Zigeuner. Im ungewissen Lichtgeflacker kamen sie ihnen wie eine Gnomenhorde vor, die in der tiefen nächtlichen Finsternis von dichten unterirdischen Dämpfen umqualmt wurde. Kühle Morgenluft wehte durch das erwachte Sorojinzi. Aus allen Schornsteinen hoben sich Rauchwolken der aufgehenden Sonne entgegen. Der Jahrmarkt fing wieder zu lärmen an. Schafe blökten und Pferde wieherten. Das Geschnatter der Gänse und Händlerinnen gellte von Neuem durch das Lager. Und die schrecklichen Gerüchte vom roten Kittel, die dem Volke in der unheimlichen Dämmerstunde des gestrigen Abends solches Grauen eingeflößt, hatten sich mit dem Erscheinen der Sonne in ein Nichts aufgelöst. Gähnend und sich reckend schlummerte Tscherevik in der strohgedeckten Scheune seines Gevatters zwischen Ochsen und Getreidesäcken und schien nicht die geringste Lust zu haben, sich von seinen Träumen zu trennen, als er plötzlich, noch halb im Schlaf, eine Stimme vernahm, die ihm ebenso gut bekannt war wie der gewöhnliche Zufluchtsort seiner Trägheit, der gesegnete Ofen seiner Hütte, oder die nur wenige Minuten von seiner Hausschwelle entfernte Schenke einer weitläufigen Verwandten. »Aufstehen! Aufstehen!« dröhnte ihm die Stimme seiner zärtlichen Gattin in die Ohren, die ihn aus allen Kräften am Arme zerrte. Tscherevik blies, statt jeder Antwort, seine Backen auf und fuchtelte mit den Armen, als schlüge er auf einer Trommel Alarm. »Verrückter!« schrie sie ihn an und wich dem Schwung seiner Arme aus, die sie beinahe ins Gesicht getroffen hätten. Tscherevik richtete sich auf, rieb sich die Augen und blickte um sich. »Hol mich der böse Feind, mein Täubchen, wenn mir deine Fresse nicht wie eine Trommel vorgekommen war, auf der mich dieselben moskowitischen Schweine schnauzen, von denen der Gevatter erzählt hat, den Zapfenstreich zu schlagen zwangen. Schluss mit dem Gefasel, steh auf und führ schleunigst die Stute zum Verkauf. Es ist zum Lachen, wir sind zum Jahrmarkt gekommen und haben noch nicht einmal eine Handvoll Hanf verkauft.« »Ach, Frauchen«, warf Tscherevik ein, »jetzt wird man uns dort nur verhöhnen.« »Geh, geh, über dich lacht man auch ohne dies.« »Du siehst doch, dass ich mich noch nicht gewaschen habe«, fuhr Tscherevik gähnend und sich den Rücken kratzend fort, sichtlich bemüht, noch eine kleine Frist für seine Faulheit herauszuschlagen. »Das ist mir der richtige Augenblick, an deine Reinlichkeit zu denken. Seit wann bist du denn so um sie besorgt? Da, nimm ein Handtuch und wisch dir deine Schnauze ab.« Sie ergriff einen zusammengeknüllten Lappen und schleuderte ihn gleich darauf weit von sich. Es war ein Aufschlag des roten Kittels. »Zieh ab, kümmere dich um deine Geschäfte«, rief sie, allen Mut zusammennehmend, ihrem Gatten zu, der vor Angst kein Glied zu rühren vermochte und mit den Zähnen klapperte. »Das wird einen schönen Verkauf geben«, knurrte er in sich hinein, band die Stute ab und führte sie auf den Jahrmarkt. »Nicht umsonst war es mir auf der ganzen Fahrt hierher so schwer ums Herz, als hätte mir jemand eine krepierte Kuh auf den Buckel geladen. Selbst die Ochsen wollten zweimal auf dem Weg umkehren und sich wieder nach Hause trollen. Dabei fällt mir ein, dass wir auch noch an einem Montag abgefahren sind. Daher die ganze Plage. Dieser verdammte Teufel ist auch zu happig. Kann er denn seinen Kittel nicht ohne den fehlenden Ärmel tragen? Aber nein, er muss die Leute aus ihrer Ruhe aufstören. Wäre ich zum Beispiel dieser verdammte Teufel, was Gott verhüten möge, würde ich auch nur je auf den Gedanken kommen, mich nachts herumzutreiben und nach so einem elenden Fetzen zu suchen?« Hier wurde unser Solopi Tscherevik durch eine laute und schrille Stimme in seinem Philosophieren unterbrochen. Ein hochgewachsener Zigeuner stand vor ihm. »Was hast du zu verkaufen, mein Bester?« Tscherevik schwieg eine Weile, schaute den Zigeuner vom Kopf bis zu den Füßen an und sagte dann mit ruhiger Miene, ohne stehen zu bleiben und die Zügel aus den Händen zu lassen, »Du siehst ja, was ich zu verkaufen habe.« »Die Riemen da?« frug der Zigeuner mit einem Blick auf die Zügel in seiner Hand. »Jawohl, die Riemen, wenn eine Stute einem Riemen ähnlich sieht.« »Hol's der Teufel, Landsmann, doch du scheinst sie mit Stroh gefüttert zu haben.« »Mit Stroh?« Hier wollte Tscherevik die Zügel anziehen, um seine Stute vorzuführen und den schamlosen Verleumder der Lüge zu zeihen. Doch seine Hand fuhr ihm mit ungewohnter Leichtigkeit ans Kinn. Er schaute hin und hielt die durchgeschnittenen Zügel in der Hand, an die, oh Entsetzen, die Haare sträubten sich ihm, ein Stück vom Ärmel des roten Kittels angebunden war. Er spuckte aus, schlug ein Kreuz, lief mit den Armen um sich schlagend vor diesem unerwarteten Geschenk davon und verschwand flinker als irgendein junger Bursch in der Menge. Fangt ihn!« schrien einige Burschen am engen Ende der Gasse. Und Solopje Tscherevik fühlte, wie er plötzlich von kräftigen Händen festgehalten wurde. »Fesselt ihn! Es ist derselbe, der dem guten Mann seine Stute gestohlen hat.« »Gott mit euch, warum bindet ihr mich?« »Er fragt noch, warum hast du dem guten Tscherevik seine Stute gestohlen?« Seid ihr von Sinnen, Burschen? Wann hat man es je erlebt, dass jemand sich selbst bestiehlt? Alte Späße! Alte Späße, warum liefst du denn Hals über Kopf davon, als säße dir der Satan selber im Nacken? Wie soll man nicht laufen, wenn dieser Satanskittel... Nein, mein Täubchen, das lügst du anderen vor. Der Assessor wird's dir schon geben, dass du die Leute mit Teufelsspuk erschreckst. »Fangt ihn! Fangt ihn!« erscholl es vom anderen Ende der Gasse. »Er ist's! Dort läuft er!« Und vor den Augen Czerewigs tauchte in kläglichstem Zustand, die Hände auf den Rücken gebunden und von einigen Burschen vorwärts gestoßen, sein Gevatter auf. »Wunder über Wunder! Ihr hättet nur hören sollen, was dieser Schurke da erzählt,« rief einer von ihnen. »Man braucht ihm nur ins Gesicht zu sehen und weiß, dass er ein Dieb ist.« Als man ihn frug, warum er wie ein Irrer davonlaufe, sagte er, »Ich fuhr mit der Hand in die Tasche, um eine Prise zu nehmen, doch statt der Tabaksdose zog ich ein Stück vom Teufelskittel hervor, das wie rotes Feuer aufflammte.« Da sei er denn davongerannt, so schnell die Füße ihn trugen. »Hehehe, zwei Vögel aus dem gleichen Nest, man binde sie zusammen.« »Hast du am Ende wirklich etwas stibitzt, Gevatter?« fragte Czerewig, der mit dem Gevatter gefesselt unter einem Strohdach lag. »Auch du, Gevatter, auch du sprichst so. Dass mir Hände und Füße verdorren mögen, wenn ich jemals etwas gestohlen habe, es sei denn Quarkkuchen mit Sahne bei meiner Mutter und auch das nur, als ich erst 10 Jahre alt war.« »Warum werden wir nur so vom Unheil heimgesucht, Gevatter? Mit dir ist's noch nicht so arg, dich beschuldigt man nur jemandem anderen, etwas gestohlen zu haben, doch mich, Unglückswurm, hat irgendein unguter Geist verleumdet, dass ich mir selber meine Stute gestohlen haben soll. Ach, Gevatter, uns ist kein Glück im Leben beschieden. Weh uns armen Waisen!« Und beide Gevattern schluchzten jämmerlich. »Was ist mit dir los, Solopi?« fragte Gritzko, der in diesem Augenblick eingetreten war. »Wer hat dich gefesselt?« »Ah, Golopupenko, Golopupenko!« schrie Czerewig voller Freude auf. »Gevatter, das ist derselbe Bursche, von dem ich dir erzählt habe. Ein Prachtkerl! Gott soll mich hier gleich auf der Stelle erschlagen, wenn er nicht vor meinen leibhaftigen Augen einen Krug Schnaps, so groß wie dein Kopf, auf einen Zug ausgesüffelt hat, ohne eine Miene zu verziehen.« »Und warum hast du denn einen so prächtigen Jungen abgewiesen, Gevatter?« »Da siehst du es selbst«, fuhr Czerewig sich an Gritzko wendend fort, »wie Gott mich dafür straft, dass ich mich gegen dich vergangen habe. Verzeih mir, Liebster. Bei Gott, ich würde gern alles für dich tun. Aber was ist da zu machen? In meiner Alten sitzt der Teufel.« »Ich bin nicht nachträgerisch. Willst du, so befreie ich euch.« Er winkte einige Burschen herbei. Es waren dieselben, die die Gefangenen bewacht hatten, und nun herbeistürzten sie wieder loszubinden. »Dafür musst du aber auch durchsetzen, was sich gehört. Unsere Hochzeit. Und wir wollen ein Fest feiern, das uns die Füße vom Tanzen noch 1 Jahr lang wehtun sollen.« »Recht bleibt recht«, sagte Czerewig und schlug in Gritzkos Hand ein. »Mir ist jetzt so froh zumute, als sei meine Alte von den Moskowitern entführt worden. Was gibt's da noch viel nachzudenken? Ob's ihr passt oder nicht, heute ist Hochzeit und damit aus und fertig.« »Schau zu, Solopi. In einer Stunde bin ich bei dir. Und jetzt geh nach Haus. Dort warten Käufer für deine Stute und deinen Weizen auf dich.« »Wie, hat meine Stute sich wieder eingefunden?« »Ja, das hat sie. Sie ist wieder da.« Czerewig war ganz starr vor Freude, als er dem sich entfernenden Gritzko nachschaute. »Nun, Gritzko, haben wir unsere Sache schlecht gemacht?« frug der lange Zigeuner den eilig ausschreitenden Burschen. »Die Ochsen sind jetzt doch mein.« »Sie sind dein. Sie sind dein.« Das anmutige Kinn auf die Hand gestützt, saß Paraska in Gedanken verloren allein in der Hütte. Viele Träume umschwirrten ihren blonden Kopf. Dann und wann spielte ein leichtes Lächeln auf ihren roten Lippen, und ihre dunklen Brauen hoben sich in einer unbestimmten Freude. Doch gleich darauf umwölkten sich wieder ihre hellen braunen Augen, und sie schaute sinnend vor sich hin. »Wie und wenn das nicht eintrifft, was er gesagt hat«, flüsterte sie, von einem leisen Zweifel angeweht. »Und wenn man mich ihm nicht gibt, wenn... Nein, nein, das darf nicht sein. Die Stiefmutter tut alles, was ihr durch den Kopf geht. Warum soll ich nicht ebenfalls tun, was mir beliebt? Trotzig genug bin ich dazu.« »Wie schön er ist. Wie wunderbar brennen seine schwarzen Augen. Wie lieb, sagt er zu mir, Paraska, mein Täubchen. Wie gut steht ihm der weiße Kittel. Nur sein Gürtel dürfte noch ein wenig bunter sein. Doch den will ich ihm schon weben, sobald wir in unsere neue Hütte eingezogen sind.« »Ich kann gar nicht ohne Freude daran denken«, fuhr sie fort, indem sie einen kleinen, mit rotem Papier umklebten Spiegel, den sie auf dem Jahrmarkt erstanden hatte, aus dem Busen zog und sich mit kindlicher Freude in ihm betrachtete. »Ich kann gar nicht ohne Freude daran denken, wie ich der Stiefmutter dann irgendwo begegne und mich um nichts in der Welt vor ihr verneige. Und wenn sie platzt, nein, aus ist's mit dem Prügeln, Stiefmutter, eher wächst Sand auf einem Stein, eher beugt sich ein Eichbaum wie eine Trauerweide zum Wasser nieder, ehe ich mich vor dir verneige.« »Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Ich wollte mir doch eine Haube anprobieren. Sei es auch die meiner Stiefmutter. Ich muss sehen, wie sie mir steht.« Sie erhob sich, den Spiegel in den Händen, und neigte den Kopf über ihn. Als sie im Spiegelbilde statt des Fußbodens die Deckenbalken und die mit Kochgeschirren vollgestellten Borte gewahrte, von denen unlängst der Popensohn heruntergekollert war, wurden ihre Schritte beinahe zaghaft, als fürchtete sie sich umzufallen. »Was ist nur mit mir? Ich bin wirklich noch wie ein kleines Kind«, rief sie lachend aus. »Ich fürchte, mich mit den Füßen aufzutreten.« Da fing sie im Takt zu stampfen an, je länger, desto beherzter. Ihre linke Hand sank herab und stemmte sich in die Hüfte, während die rechte immer noch den Spiegel festhielt, aus dem ihr Bild sie anschaute. Und schon schwang sie sich, mit den Schuheisen klirrend, im Tanz und sang dazu ihr Lieblingslied: »Grüner, grüner Schlehenzweig, neig dein Laubgefieder. Schwarzbrauiger Liebster, du, setz dich zu mir nieder. Grüner, grüner Schlehenzweig, stich mich immer wehr. Schwarzbrauiger Liebster, du, rück mir immer näher.« Unterdessen hatte Tscherevik zur Tür hereingeschaut und war, als er seine Tochter mit dem Spiegel in der Hand tanzen sah, verdutzt stehen geblieben. Lange schaute er ihr zu und lachte über den launischen Einfall des Mädchens, das ganz in sich versponnen nichts um sich herum zu gewahren schien. Doch als er die vertrauten Klänge des alten Liedes vernahm, zuckte es in all seinen Adern. Mit stolz in die Hüften gestemmten Armen ließ er sich in die Kniebeuge nieder und schleuderte, alle seine anderen Geschäfte vergessend, die Beine tanzend nach beiden Seiten. Da ließ das laute Gelächter des Gevatters die beiden zusammenfahren. »Das ist mir das Rechte. Vater und Tochter feiern hier mit sich allein die Hochzeit. Kommt, kommt, der Bräutigam ist schon da.« Paraskas Gesicht flammte bei diesen Worten röter auf als das Rot des Bandes, das ihre Haare zusammenhielt. Und ihr allzu unbesorgter Vater erinnerte sich erst jetzt daran, was er zu tun hatte. »Nun, Töchterchen, machen wir rasch. Chivria ist vor Freude darüber, dass ich die Stute verkauft habe, davongelaufen«, sagte er, sich furchtsam nach allen Seiten umsehend, »um sich Weiberröcke und sonstigen Kram einzukaufen. Wir müssen alles noch vor ihrer Rückkehr erledigt haben.« Kaum war Paraska über die Schwelle der Hütte hinausgetreten, als sie sich schon in Gritzkos Armen fühlte, der sie mit einem ganzen Schwarm auf der Straße erwartet hatte. »Gott segne euch«, rief Tscherevik aus und legte ihre Hände ineinander. »Zum Kranze gewunden, bleibt immer verbunden.« Da erhob sich in der Volksmenge eine keifende Stimme. »Ich platze lieber, als dass ich das zulasse«, schrie die Gefährtin Tscherewiks, die von der lachenden Menge immer wieder zurückgedrängt wurde. »Tobe nicht so, Herzchen, tobe nicht«, rief Tscherevik kaltblütig aus, als er sah, wie sie von einigen kräftigen Zigeunern an den Armen festgehalten wurde. »Geschehen ist geschehen. Ich mag keine Änderungen.« »Nein, nein, das darf nicht sein«, heulte Chivria, doch niemand achtete auf sie. Viele Paare umringten die Neuverbundenen und bildeten eine undurchdringliche, tanzende Mauer um sie. Jeder unbeteiligte Zuschauer wäre von einem seltsamen, unaussprechlichen Gefühl ergriffen worden, wenn er gesehen hätte, wie beim ersten Geigenstrich des grob gekleideten Fiedlers mit dem lang ausgezogenen Schnurrbart alle Einzelnen, ob sie wollten oder nicht, zu einem Ganzen verschmolzen und alles in einer einträchtigen Lust aufging. Selbst Leute, über deren grämliche Gesichter vielleicht noch nie ein Lächeln geglitten war, stampften mit den Beinen und zuckten mit den Schultern. Alles wurde mitgerissen. Alles tanzte. Und ein noch sonderbareres, noch rätselhafteres Gefühl wäre aus dem untersten Seelengrunde des Zuschauers aufgestiegen, wenn er die schon vom Grabeshauch angewehten Greisinnen mit erloschenen Gesichtern erblickt hätte, wie sie sich unter die jungen, lachenden, lebendigen Menschen mischten. Die Unbekümmerten, ohne eine Spur von kindlicher Freude, ohne einen Funken von Mitgefühl zu empfinden, nur vom allgemeinen Rausche angetrieben, wie künstliche Puppen von einem Mechaniker, der sie menschenähnliche Gebärden zu vollführen zwingt, ließen sie nickend ihre betrunkenen Köpfe wackeln, wiegten sich im Takte der übermütigen Menge und warfen auch nicht einen Blick auf das junge Paar. Der Lärm, das Gelächter, der Gesang wurden immer leiser und leiser. Das Geigenspiel erstarb, immer schwächer und undeutlicher verhallend in der leeren Luft. Irgendwo war noch ein Gestampfe zu hören, das an das Anprallen von Wogen an ein fernes Meeresufer gemahnte. Und bald war alles stumm und öde. Entflieht nicht auch uns so die Freude, der schöne und ungetreue Gast? Vergebens versucht noch ein letzter einsamer Ton von ihrer Lust zu singen. Im eigenen Widerhall vernimmt er schon den Gram der Verlassenheit und lauscht ihm in wildem Erschrecken. Verlieren sich nicht auch so die Herzensfreunde einer stürmischen und freien Jugend, einer nach dem anderen in alle Welt, und lassen ihren alten Bruder allein zurück? Es fröstelt ihn in der Leere. Sein Herz ist schwer von Trauer. Und nichts ist, was ihm helfen kann.